3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Harro. So, herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute hier aus Kassel mit unserem Gast Ulrich Schneider. Hallo Ulrich. Hallo. Nur vielleicht, um für die Hörer Missverständnisse auszuräumen. Es geht nicht um Ulrich Schneider, den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtverbandes mit diesen prominenten Koteletten, sondern es geht um Ulrich Schneider, den Historiker. Generalsekretär der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer, beim Bund der Antifaschisten und ehemaliger Bundessprecher der VVN-BDA. Seit 1975 veröffentlicht Ulrich zum Thema antifaschistischer Widerstand regionale Zeitgeschichte und Geschichte des KZs Buchenwald. Er ist Autor zahlreicher Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen mit den Schwerpunkten Geschichte der antifaschistischen oder des antifaschistischen Widerstands, Auseinandersetzung mit Geschichtsrevisionismus und Antifaschismus auch heute. Und Arbeiterwiderstand im Dritten Reich soll auch mal heute das Thema sein. Darauf fokussieren wir uns. Und den Zeitpunkt, den wir uns jetzt ausgesucht haben, wir haben heute den 27. Juli 2024 und damit dieses Datum oder dieser Zeitraum steht dann unter einem sehr widerständigen Stern. Denn letzten Samstag jährte sich das gescheiterte Attentat auf Hitler, Göring und Co. in dieser Lagerbaracke der Wolfschanze am 20. Juli 1944. Und das wird ja auch immer von den Medien recht hoch gehandelt zum Gedenkanlass. Auch die Junge Welt hat daran letztes Wochenende ein Thema gehabt. Da war ein sehr lesenswerter Ausschnitt aus einem umfangreichen Essay des Schriftstellers Jürgen Leskien eben zu diesem Thema Kreisauer Kreis, diese Grafengruppe, also Helmut Graf von Moltke, den Graf, also Klaus Stauffenberg und ihre Operation Walküre. Das wurde auch in der Jungen Welt da nochmal in einem sehr, sehr lesenswerten Artikel zum Kreisauer Kreis mitgegeben. Weniger berücksichtigt auch vom bürgerlichen Geschichtsbetrieb, zum Beispiel der Hamburger Kommunistenprozess, der würde sich jetzt nämlich um die Zeit auch zum 80. Mal jähren. Und da wurden unter anderem von der Gruppe Bestlein Jakob Absagen von dieser Gruppe 1944 in Hamburg die Prozesse geführt. Ulrich, du machst auch in der Einleitung schon von deinem Buch, kritisierst vor allem die Art und Weise, wie der Geschichtsbetrieb Inhalte vermittelt. Und ich habe mir das an meinem eigenen Beispiel, habe ich mir überlegt, wie genau das auch zu verstehen ist. Und ich habe mir überlegt, was ich an Arbeiterwiderstand zum Beispiel in meinem Schulunterricht mitgenommen habe. Wahrscheinlich gar nichts. Nee, da war weit und breit nichts zu sehen. Also Arbeiterwiderstand spielte keine Rolle. In der DDR sah das anders aus. Da hat man sich mit diesen Fragen beschäftigt. In der BRD im Schulunterricht nichts zu sehen. Da waren andere Schwerpunkte dann gewählt. Ich möchte nur mal ganz kurz in aller Knappheit umreißen, was bei mir im Schulbuch drin steht zu dem Widerstand gegen den Hitlerfaschismus. Und da bin ich schon beim Schulbuch über das erste drüber gestolpert. Also 1933 haben die Nazis die Macht ergriffen. Dann habe ich mir noch eine Doku angeguckt von Guido Knopp. Der ging noch einen Schritt weiter und hat gesagt, da wurde sich die Macht erschlichen. Also da wäre schon so dieser erste Punkt, weil wir jetzt auch von einer Machtübertragung sprechen werden. Dann gab es halt eben auch in meinem Schulbuch 12 Jahre Hitler-Diktatur, gekennzeichnet 6 Jahre Weltkrieg. Es gab ab 42 dann um diesen Freundeskreis von Scholl und Morrill, die Weiße Rose, von diesem Geschwisterpaar. Genau, wenn man noch einen besonders guten Lehrer hatte, hat man vielleicht noch was von Georg Elser gehört. Und der versucht hat in München, in diesem Bürgerbräukeller 1939, versucht Hitler da in die Luft zu sprengen, was missglückt ist. Ich glaube, Hitler war nicht rechtzeitig da. Er war früher weg. Genau, und dann haben wir eben sehr präsent Juli 1944, Stauffenberg-Attentat. Vielleicht noch den Theologen Bonhoeffer. Sowas habe ich noch in meinem Schulbuch wiedergefunden. Und dann kam auf einmal 8. Mai. Ob das jetzt Befreiung oder Niederlage war, wurde sich dann auch noch drüber gezofft. Und dann war Stunde Null. Und das ist natürlich auch was, worüber man sich dann streiten kann, was ich hiermit bezwecken will, ist so ein paar Punkte rausarbeiten, wo die bürgerliche Geschichtsschreibung auch ideologisch ihren Fußabdruck hinterlässt. Weil es war keine Stunde Null. Ja? Ich glaube, man könnte das noch ein bisschen anders sortieren, aber so wie du das jetzt gemacht hast, ist es für mich sehr hilfreich für den Einstieg, weil es zeigt, in welcher reduzierten Form Widerstandserinnerung in unserem Land offiziell betrieben wird. Reduzierter Form heißt ausgrenzend diejenigen Kräfte, die eigentlich gesellschaftlich von Anfang an gegen den Faschismus gestanden haben und reduzieren auf in Anführungszeichen gesellschaftlich anerkannte Gruppen, die konservative Eliten, militärische Eliten, bürgerliche Eliten und Studenten vielleicht noch, wenn sie denn so ein wenig im Rahmen allgemeiner Humanität tätig sind. All dieser Widerstand, das ist, sage ich gleich am Anfang, das werde ich wahrscheinlich im Gespräch nachher nochmal unterstreichen, all diese Widerstandsaktionen sind ehrenwert, honorig, würdigenswert, aber es ist nicht der einzige und vor allem es war nicht der Widerstand, der in der Masse der Gesellschaft geleistet wurde. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass wenn wir eine Erinnerung an Widerstand haben, dann müssen wir genau gucken, wer ist eigentlich die gesellschaftliche Hauptkraft gewesen, die diesen Kampf gegen den deutschen Faschismus geführt hat. Und zwar nicht erst 1944, als es 11:55 war und man eigentlich nur noch das nationale Deutschland retten wollte, sondern wo man gegen den aufkommenden Faschismus sich gewehrt. Mhm. Und das ist sicherlich auch nicht unsere Absicht, zumal die Weiße Rose irgendwie zu schmälern in ihren Taten. Überhaupt nicht, ne? Das wäre auch absurd. Es geht nur darum, die großen Lücken der ideologisch aufgeladenen bürgerlichen Geschichtsschreibung, diese Lücken ein paar Schlaglichter zu werfen, denn die sind voller Inhalt. Und Uli, jetzt mal ganz konkret, warum sollen wir uns heute noch mit Arbeiterwiderstand beschäftigen? Und was ist vielleicht auch die Intention? Warum spart denn dieser vorherrschende Geschichtsbetrieb dieses Thema um Arbeiterwiderstand so großzügig aus? Also, dass man sich mit Arbeitergeschichte sowieso mal beschäftigen müsste in dieser Gesellschaft, ist eines der Desiderate des öffentlichen Geschichtsbetriebes. Warum? Arbeiter haben bitteschön in dem Betrieb nicht im Alltag zu funktionieren. Sie sind ja notwendig zum Produktion, damit auch zur Profitrealisierung. Ja. Aber sie sind keine, aus der Sicht bürgerlicher Geschichtswissenschaft, keine gesellschaftliche Kraft, keine Struktur, die irgendeinen Einfluss auf Politikentwicklung haben soll oder hatte. Manchmal ist man großzügig und gesteht ihnen zu, dass die Arbeiterorganisationen, Gewerkschaften, Parteien und so weiter auch mal gute Vorschläge gemacht haben und manches auch durchgesetzt haben. So dass es heutzutage ja alles nicht mehr so problematisch ist, aber wir sind, auch wenn das völlig absurd klingt, wieder im Geschichtsbild retour zu dieser Perspektive. Es sind die großen, in dem Falle bürgerlichen, Männer und Frauen, da ist man jetzt schon bereit, so die Geschlechtergerechtigkeit ein wenig herzustellen, die Geschichte machen. Aber es sind nicht Klassen, es sind nicht gesellschaftliche Großgruppen, die durch ihr Handeln tatsächlich Einfluss auf gesellschaftliche Veränderungen haben. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der Arbeiterwiderstand wird gekennzeichnet dadurch, und ohne es jetzt schon zu viel ins Detail zu gehen, dass er schon lange vor 1933 vor der Gefahr des Faschismus in Deutschland gewarnt hat. 1923 ist der erste Antifaschistentag, den die KPD organisiert. 1923 begann die internationale Weltliga gegen den Faschismus, eine antifaschistische Weltliga. Das sind natürlich Zeichen dafür, dass man sich der faschistischen Gefahr bereits seitens der Arbeiterorganisation bewusst war. Die bürgerlichen Kräfte fanden die zwar nicht lustig, aber so nach dem Motto, mal gucken, was da passiert, ob man mit ihnen zusammengehen kann oder was man mit ihnen machen kann oder nicht. Dann diesen Hitlerputsch braucht man natürlich auch nicht, aber eine reaktionäre Entwicklung war schon möglich. Und dazu nahm man andere Kräfte, Rechtskräfte. Und von daher, wenn man an den Arbeiterwiderstand erinnert, dann erinnern wir daran, dass er tatsächlich eine Tradition hat, die lange vor der Machteinsetzung Hitlers 1933 begann. Mit allen Problemen, und darum reden wir nachher hoffentlich ein bisschen. Und zweitens, die Arbeiterorganisationen, der Arbeiterwiderstand formulierte schon in der Zeit des Faschismus, ob das das Prager Manifest der Soziparde ist oder ob das die Brüsseler und Berner Konferenz der KPD war oder dann später die Manifeste und Losungen dessen, was man, wie man sich ein zukünftiges Deutschland vorstellt, anders als der 20. Juli, Kreisauer Kreis, die auch ein Manifest formulierten, was sie, wie sie sich ein konservatives, ich sag mal freundlich reaktionäres, Deutschland vorstellten. Und sie formulierten ein Deutschland, was eine andere gesellschaftliche Perspektive beinhaltet. Ob das jetzt das sozialistische Modell der KPD war oder ein Sozialismus aus der Sichtweise der SPD, ist mir dabei jetzt gerade völlig egal. Wenn ich mir angucke, was da drin steht an Forderungen, was man gesellschaftlich verändern müsse, damit der Faschismus nie wieder sein Haupt erhebt, dann sind das gemeinsame Losungen gewesen. Teilweise finden sie sich wieder in den Aussagen der hessischen Landesverfassung, die nicht verwirklicht worden sind. Aber das heißt, das ist eigentlich das Ergebnis des Arbeiterwiderstandes, nicht des bürgerlichen Widerstandes. Das war nicht die Kirche, das war auch nicht die Weiße Rose, das war auch nicht der Kreisauer Kreis, die solche Forderungen stellte, sondern das waren die Arbeiterorganisationen. Ich glaube, wenn man diesen Arbeiterwiderstand versucht zu verdrängen oder an den Rand zu drängen, möchte man auch diese Inhalte an den Rand drängen. Es geht nicht nur darum, ist das jetzt wichtig, dass man sich dieser Menschen erinnert. Natürlich ist das wichtig, aber wichtiger ist es, glaube ich, aus der bürgerlichen Geschichtsperspektive, dass man bestimmte Inhalte nicht als geschichtswirkmächtig diskutiert. Fangen wir vielleicht, bevor wir, weil da sind schon viele Anknüpfpunkte, auf die wir schon eingehen könnten. Ich möchte das Ganze ein bisschen beginnen mit einer ersten Markierung auf einem Zeitstrahl. Ja. Und das machst du auch in deinem Buch. Wir beginnen einfach mal mit dem Beginn der Weimarer Republik. Und die Geschichte der Weimarer Republik selber könnten wir Abende mitfüllen, gar kein Problem. Die Weimarer Republik ist vom ersten Moment an gekennzeichnet von, ich nenne das mal Spannungsfelder unterschiedlicher politischer Lager, oder wenn wir es marxistisch betrachten, vom Klassenkampf. Also der Klassenkampf bestimmt die Weimarer Republik vom ersten bis zum letzten Moment. Ne, da haben wir schon 1918, also wir haben erstmal die Novemberrevolution, dann die brutale Niederschlagung davon, all die Eberts, die Scheidemanns, die Noskes, die so dazugehört haben. 1920, schon kurz danach, haben wir den Kapputsch, eine äußerst erfolgreiche Reaktion darauf mit einem Generalstreik. Wir haben darauf Mordaktion faschistischer Freikorps, zum Beispiel die Organisation Konsul könnte man ja nennen, die auch den Walter Rathenau 1922 gekillt haben. Auch 22 der erste deutsche Tag. Hier haben wir schon etwas, was wir Faschismus in Bewegung nennen können, wo Faschismus nicht nur irgendwie ein ideologisches Konstrukt ist, sondern wirklich auch schon in der Bewegung und ja auch schon seine reale Etablierung in Italien hat, wo man ja auch schon hinguckt und davon lernt. Die Parallelisierung zwischen den bei den geschichtlichen Herleitungen der bürgerlichen Herrschaft oder der faschistischen Herrschaft in Italien und in Deutschland. Das macht Gerd Wiegel und Guido Speckmann ganz gut. Die beiden haben auch ein Buch veröffentlicht, heißt Faschismus. Ich habe Kritik an diesem Buch, aber erstmal die historische Herleitung, diese Parallelisierung, die sehen wir auch hier. Das heißt, dieser Faschismus in der Bewegung, auch in Deutschland, und äußert sich ja dann sogar 1923, nachdem man in Nürnberg diese Heerschau von völkischen Wehrverbänden gesehen hat, dass man dann sagt, so, in München, November, wir machen jetzt auch mal einen Putsch, wir sind in der Lage, wir haben den Ludendorff bei uns, wir haben den Hitler bei uns, die sind alle da. Wir machen jetzt, wie es die Italiener gemacht haben, im Marsch auf Rom, machen wir jetzt den Marsch auf die Feldherrenhalle. Und ja, gut, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Ich glaube, das Bild ist ein wenig verschoben aus der Retrospektive, weil wir wissen, dass die NSDAP sich zum Ende als die entscheidende Kraft herauskristallisiert hat. Die NSDAP war in diesem Zeitfenster, was du jetzt gerade schilderst, eine der verschiedensten völkisch-nationalistischen, militaristischen Strukturen, die es im Deutschen Reich gab. Und sie waren nicht die Einflüsse. Der November, Putsch wie der Marsch auf die Feldherrnhalle, das waren Dilettantenstaaten. Das, was dort, die haben zwar ideologisch Dinge überlegt, was sie eigentlich vorhatten. Sie wollten sogar nicht nur von München aus, sondern mit Österreich und Ungarn zusammen quasi einen Südstaat konstituieren auf reaktionär-faschistischer Grundlage. Und es gab auch Kräfte in Österreich und Ungarn, die bereit waren, das mit denen zu machen. Aber sie waren so wenig einflussreich, dass sie nicht mal in der Lage waren, die entscheidenden Kräfte der Reichswehr auf ihre Seite zu ziehen. Die waren nämlich verbunden mit den Freikorps und anderen Strukturen und sagten, das brauchen wir alles gar nicht. Solange wir die gegenwärtige Reichsregierung quasi im Griff haben und die Reichsregierung das genauso macht, wie wir es ihr vorgegeben, solange brauchen wir keinen Putsch, wie ihr da in München macht. Das heißt, dieses ganze, die NSDAP, dass wir jetzt diese Partei als quasi die faschistische Partei in Deutschland, ist eigentlich ein Prozess, der sich erst deutlich danach, nämlich 1925, 26, entwickelt hat. Weißbecker und Petzold, zwei Historiker aus der DDR, haben dazu in der Geschichte der NSDAP das sehr schön herausgearbeitet, dass die Frühgeschichte der NSDAP ein Suchprozess der völkisch-nationalistischen Kräfte war, auf wen man sich denn wie bezieht. Und erst in dem Prozess der Rekonstruktion und der Stabilisierung der Weimarer Republik und der Etablierung einer extrem rechten Sammlungskraft, da entstand der Einfluss der NSDAP, die dann 29, 30 zum ersten Mal diese Kraft wurde, die wirklich den Einfluss politisch hatte. Also von daher, Harzburger Front. Harzburger Front kam auch und wo die NSDAP auch den Machtanspruch formulierte, zu sagen, wir sind die eigentliche Kraft, um die es gehen muss. Und die anderen völkischen und Kriegerverbände, also Stahlhelm und Co., die sind zwar auch ganz nett. Und man hat ja dann der Harzburger Front, das war wirklich also eine auch erkennbare Schau, wie eigentlich die Machtverhältnisse innerhalb der extremen Rechten waren. Man macht einen Aufmarsch in Bad Harzburg, natürlich dort, weil es ein Braunschweiger Land ist. Und in Braunschweig hatte man die Länderregierung unter Kontrolle. Von daher konnte man das machen, ohne Probleme. Man forderte etwas gegenüber der Reichsregierung als Gesamtkonzept der Vereinigten Rechten. Und es dauerte eine Woche. Dann macht Hitler mit seiner SA und seiner SS einen separaten Aufmarsch in Braunschweig, wo er ebenfalls noch einmal so ungefähr 50.000 Leute auf die Beine bringt, um zu zeigen, hier Jungs, der Einzige, der hier was zu sagen hat, bin ich. Also, ja, ja. Das ist so diese innerfaschistische Konkurrenzsituation, die damals noch viel stärker war, weil zu den sogenannten etabliert bürgerlichen Treppen die Deutsche Nationale Volkspartei gehörte, die ja nichts anderes war, als eigentlich, ich sag mal, freundlich vom ideologischen Konstrukt her der AfD mit militanten Anhang. Nämlich die hatten einen Kriegerverband, die hatten Militärverbände, die hatten Schlägertruppen, ja. Alles, was man so brauchte. Das ja. hat ja die AfD so noch nicht in ihren Strukturen, sondern das sind dann die anderen. Aber im Prinzip, damit hat man im Prinzip zwei Kräfte und die Hauptkraft der NSDAP ist eigentlich erst dann wirklich zur Hauptkraft der extremen Rechten geworden, nachdem es Hitler gelang, auch sich gegenüber den Unternehmerverbänden als entsprechend ansprechbarer und seriöser Vertreter zu präsentieren. Also das heißt, diese Geschichte, dass sie Massen organisieren konnten, dass sie gewalttätig auftreten konnten, das war in der Weimarer Zeit in der extremen Rechten an verschiedenen Bereichen zu erleben. Aber der Ritterschlag für die NSDAP war, als Hitler erst beim Hamburger Unternehmerverband und dann später beim Düsseldorf Industrieclub dort die Rede halten konnte und wo es dann so schön später bei einem Gespräch mit dem IG Farbenvertreter hieß, der Mann ist vernünftiger, als ich dachte. Wir kommen ja auch noch zu Punkten wie der industriellen Eingabe und wie dann wirklich am 30. Januar 1933 dann die Macht übertragen wurde. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz in der Weimarer Republik, nur um hier auch nochmal einzuhegen, wie es für die Arbeiterbewegung mit all ihren unterschiedlichen Strukturen, weil die war ja nun auch alles andere als homogen, wenn wir von der Arbeiterbewegung sprechen, meinen wir ja Kommunisten unter der KPD, wir meinen Sozialdemokraten unter der SPD sind, dann haben wir die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften unter dem ADGB haben auch wieder recht unterschiedliche Linien gehabt. Also es eher ist weniger. Sie waren, also wenn man dem ADGB von der Linie spricht, dann kann man von der Ebert-Linie sprechen. Also die Einfluss der. Ich meine innerhalb der die Gewerkschaft, also Gewerkschaft Herr. Ja, ja, Gewerkschaft Herr. Nicht die Führung, nicht ja. Die Führung, ne? Also immer Basis und Führung trennen. Also der ADGB, die Führung war klar. Ja. Aber es gab ja jetzt ein buntes Portfolio an unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Arbeiterbewegung. Übrigens nicht zu vergessen, was heutzutage überhaupt keine wirkliche Rolle spielt, anarchosyndikalistische Gruppen, FAUD andere waren in dem realen Arbeiterbewegungsumfeld eine Größe. Regional sehr unterschiedlich, aber beispielsweise, wir sitzen hier in Kassel, hier hatten wir eine relativ stark auch in den Großbetrieben, in den Metallbetrieben verankerte FAUD. Und wir haben in anderen Regionen das auch. Also das heißt, es gab Strömungen, die sich quer zu den KPD- und SPD-Konzepten bewegen. Die eben skizzierten Entwicklungen auch von der Seite der Reaktion. Was hat das jetzt ausgelöst bei der Arbeiterbewegung vor der Machtübertragung? Was hat das für Entwicklungen für die theoretische Analyse auch von dem Faschismusbegriff bedeutet? Retrospektiv kann man Faschismus, und wenn man dann Dimitrovs Reden im Leipziger Prozess gehört hat, dann kann man vielleicht das alles ein bisschen anders einordnen. Aber aus der Situation in den 20er Jahren, was hat das bedeutet, diese zunehmende Entwicklung der Reaktion faschistischer Strukturen? Wie hat die Arbeiterbewegung darauf reagiert und das auch theoretisch eingebettet? Also ich sag mal so, was ich zunehmend wahrnehme, ist, dass man natürlich die Gefahr des Faschismus aufgrund eigener Bedrohung, die Faschisten waren gewalttätig ohne Ende. Die waren brutal, haben Veranstaltungen gesprengt, sind mit Schlägertrupps durch die Arbeiterviertel marschiert, die das die faschistische Gefahr gesehen hat. Aber man hat, weil man natürlich die Freikorps, den Terror nach der Novemberrevolution und ja auch als Realerfahrung hatte manche dieser Entwicklungen anders gewichtet, als wir sie heute aus dem Ergebnis dessen, was dann die faschistische Herrschaft an der Macht gebracht haben, bedeutet hat. Natürlich war es völlig klar, dass Sozialdemokraten genauso wie Kommunisten sich gegen die NSDAP positionierte. Aber die Frage, wie man sich dagegen zu positionieren hat, das war unterschiedlich beantwortet. Klar war, dass man sich gegen den individuellen und gewalttätigen Terror der SA wehren musste. Dafür gab es die Hammerschaften, dafür gab es den Rotfrontkämpferbund und den Kampfbund gegen den Faschismus. Gut, der war absolut sehr kurz, aber der ist ja verboten, aber das heißt also die Einheiten, die Aktionsformen, die auch durchaus, sagen wir mal, freundlich mit einer gewissen Militanz dem Auftreten der Nazis entgegentraten. Und das war auch allen klar, dass man sich wehren musste. Aber die Frage war, die antifaschistische Strategie in der damaligen Zeit war immer überlagert mit der Frage, nur gegen die Nazis zu agieren, reicht uns alle nicht, wir wollen wissen, wohin wir wollen. Und da war völlig klar, die Strategie der KPD war die beste Schutz gegen die Nazis der Sozialismus. Und die Strategie der SPD war der beste Schutz gegen die Nazis, die parlamentarische Demokratie zu stärken. So. Und wenn du diese beiden grundlegend unterschiedlichen Politikkonzepte, die ja nun die Spaltung der Arbeiterbewegung im Prinzip die ganze Zeit getragen hat. Ja, ja. Wenn du diese hast, dann ist es schwierig, auch in Abwehr von Nazi-Provokationen eine größere Gemeinsamkeit herzustellen. Ich will überhaupt nicht auf diese völlig falschen Analysen von der Sozialfaschismus-These der KPD eingehen. Aber auch, es waren ja nicht nur die Sozialfaschismus-These der KPD, Die Sozialdemokraten hatten ja schon ab 1924, 25 angefangen, Kommunisten als rotlackierte Nazis zu den Kozis. Ja, also es ist, also diese Denunziation, gegenseitige Denunziation, die ist da. Sie waren nicht klar im Kopf, welche Dramatik der Entwicklung sich andeutete. Wir werden auch noch über Einheits- und Volksfront-Ideen sprechen. Aber aus der Situation heraus, auch dieser Begriff der Sozialfaschismus-These, wenn man ihn begreift aus der Situation, in der die organisierten Kommunisten in ihrer Zeit dort waren, auf die ja auch noch geschossen wurde. Ich meine, das waren ja die Leute, die den Blutmai miterlebt haben. Das waren ja die, die den Zörgiebel mitbekommen haben. Entschuldige, das soll man richtig sehen. Die Sozialfaschismus-These stammt von dem KI-Kongress 1924. Da gab es noch kein Blutmai. Es gab natürlich, und das war, und deswegen war es auch völlig klar, es gab nicht das Versagen, sondern die herrschaftssichernde Haltung der Sozialdemokratie gegen die revolutionäre Entwicklung. Und der Gedanke dahinter war, die SPD ist das letzte Bollwerk des Herrschenden vor einer Revolution. Und als letztes Bollwerk der Herrschenden vor der Revolution nimmt man alle Hilfskräfte zu Rate, ob das die Faschisten sind oder die Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten sind quasi der Arbeiterteil der faschistischen Bewegung. Ja. So, das war die ideologische Begründung. Also das heißt, das Scheitern des revolutionären Konzeptes nach dem Ersten Weltkrieg, also Novemberrevolution, es gab ja die Ungarische Räterepublik, es gab ja verschiedene Versuche revolutionärer, auch die Bene Rosso in Italien, die zwei Jahre, wo wirklich auch revolutionäre Strukturen in Norditalien entstanden sind. Alles das ist ja kaputt gemacht worden, ja. Durch die Herrschenden in Italien, durch die Faschisten, in Ungarn, ja. Durch die Reaktion, militärische Reaktion und andere. Und in Deutschland natürlich auch durch die Zerschlagung der Novemberrevolution. Das heißt, das war eigentlich der Ausgangspunkt dafür. Es ging nicht so sehr um die Frage, ob ein sozialdemokratischer Polizeipräsident da auf den Roten Mai schoss. Das war dann hinterher nochmal die Bestätigung für die falsche Aussage, die im 5. KI-Kongress kam. Das ist so eine Verstärkung gewesen. Ja. Und natürlich, wenn das immer herangezogen ist, ja auch in Ordnung, kann man ja auch so machen, weil das ja einfach nur ein Beleg dafür war, dass aus der Sicht der Kommunisten diese These, dass die Sozialdemokraten das letzte Instrument zur Sicherung der Herrschaft der bürgerlichen Gesellschaft ist, bestätigt wird. Hat aber natürlich den Gedanken da im Hintergrund, wir befinden uns noch in einer revolutionären Situation, wo es eigentlich nur darum geht, die Arbeiterklasse davon zu überzeugen, dass wir jetzt auf dem Weg zur Revolution sind. Und wir bräuchten jetzt nur noch den Hemmschuh der Sozialdemokratie überwinden und dann kommen wir zum Sozialismus. Das ist aus meiner Sicht eines der verheerendsten Fehleinschätzungen der KPD in der Weimarer Zeit gewesen. Nicht einzuschätzen die Stabilität der bürgerlichen Gesellschaft in dieser Phase. Das sind ja genau die Diskussionen, die auch in dieser Zeit geführt wurden. Deswegen ist es wichtig, auch die Arbeiterbewegung genauso zu skizzieren, mit ihren Widersprüchlichkeiten, mit ihren Konfliktlinien. Ich würde gern mit dem Zeitstrahl ein bisschen die nächste Markierung wählen. Ich kann gern lange in der Weimarer Republik verharren, aber wir haben noch ein paar spannende Dinge vor uns. Ja. Und kurz bevor wir jetzt auf die Machtübertragung an sich zu sprechen kommen und was ich auch davon dann in den Tagen, Wochen, Monaten danach ableitete, war ja eine ganze Menge, da ging es ja Schlag auf Schlag, möchte ich vielleicht nochmal auch für die Zuhörer ganz kurz historisch einordnen, was denn da überhaupt bei dieser Machtübertragung dem vorwegging. Denn die Reichstagswahl im November im Jahr davor, 32, war ja eine Reichstagswahl, in der zum ersten Mal es so aussah, als würde die NSDAP nicht einfach nur gewinnen, gewinnen, gewinnen und immer weiter wachsen, sondern zum ersten Mal gab es in dieser Entwicklung der Zustimmung gab es einen Knick in der Kurve, nämlich minus 4,2% und gleichzeitig die KPD wieder zugewinne. Das kann man überlegen, ne? Da sind zum Beispiel Dinge passiert, warum sind die Reichstagswahlen im Vorfeld, also auch in den Vorjahren, so gut ausgegangen für die NSDAP? Man hatte 1929 von New York aus den großen Börsencrash, Resultat der Überproduktionskrise. Naja, Roosevelt hatte noch nicht seinen New Deal in Kraft gesetzt, aber letzten Endes die Krisenreaktionen schwappen schon nach Europa. Es gibt eine starke Verelendung. Wer sich dazu mal unsere Folge anhören möchte, die hatten wir im Kulturstammtisch zur Früchte des Zorns. Da wird diese Zeit auch in den USA ganz gut aufgegriffen und auch in Europa, in Deutschland Verelendung. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen gewesen, auch für die Propaganda der NSDAP. Man konnte gut auf Stimmfang gehen. Das hat ja, diese Demagogie hat prima funktioniert. Aber dann gibt es auf einmal 32 diesen Knick in der Kurve. Und du hast es eben schon erwähnt. Wir hatten zum Beispiel diese starken Anbiederungen auch zwischen der Personalie Hitler selbst und auch der Bourgeoisie und auch den ganzen Großindustriellen. In Düsseldorf zum Beispiel. Jetzt resultiert daraus, dass die Herrschenden auch wahrnehmen, irgendwas tut sich da. Anscheinend, wenn die KPD wieder was gewinnt, die Faschisten knicken ein bisschen ab, vielleicht müssen wir mal was tun. Und noch im gleichen Monat, noch in dem November, schreiben Großindustrielle, also wirklich die ganze Schickeria, die so dazugehört, aus Bankenwelt, aus Industrie, schreiben an den Reichspräsidenten Hindenburg, hier, machen Sie mal den Herrn Hitler zum Reichskanzler. Das muss man genauer sagen. Ja, gut, gerne präziser, gerne. Nein, die schreiben nicht, machen Sie Hitler zum Reichskanzler. Hitler und die NSDAP taucht in dieser Eingabe weder namentlich auf, noch so, dass man sagen kann, das ist die NSDAP. Was wird gesagt? Ein Kreis, nicht alle, sondern es war der Kepler-Kreis. Der Kepler-Kreis, der verbunden war mit der NSDAP auch schon vorher, erklärt in einem Schreiben an Hindenburg, man solle die stärkste Kraft jetzt mit der Regierungsbildung beauftragen. Jeder wusste, wenn man die Zahlen anguckte, NSDAP war die stärkste Kraft. Okay. Es wurde nicht die NSDAP genannt, es wurde auch nicht Hitler genannt. Mhm. Das Zweite, es wurde gegenüber Hindenburg betont, dass die bekannten Flacken sich überwinden lassen werden. Das war völlig klar. Die bürgerliche Elite, die monarchistische konservative Elite, hatte überhaupt gar keinen Spaß dran, was sich dort unter dem Label der SA tummelte. Dass die als Schlägertrupps agierten, wunderbar. Man braucht immer Leute, die Drecksarbeit machen. Aber dass die SA quasi das neue Deutschland repräsentieren soll. Das war natürlich überhaupt gar nicht akzeptabel. Das war klar. Die brachten Leute um. Und zwar auf offener Straße. Die prügelten Leute, die widersetzten sich Recht und Ordnung. Und von daher war das alles natürlich nicht. Und ein Problem, die Frage ist, wie konnte es dazu kommen, dass die NSDAP so stark wurde und insbesondere im Sommer 1932 bei der Reichstagswahl so starkes Ergebnis einfuhr, was dann im November zurückging. Es gab zwei Situationen, die dazu beitrugen, dass die NSDAP so stark wurde. Sie hatte es geschafft, Nichtwähler, diejenigen, die von den politischen Auseinandersetzungen im Reichstag überhaupt keinen Bock hatten, sich ansprechen zu lassen, die zu mobilisieren, zu sagen, wenn ihr uns wählt, dann wird alles besser. Propagandamäßig und so weiter kann man alles erklären, aber es ist egal. Jedenfalls, ja. Also, es gibt Wahluntersuchungen tatsächlich, noch nicht so minutiös, wie wir sie heutzutage kennen, aber damals gab es auch schon soziologische Strukturuntersuchungen und es sind klar, Jungwähler und Nichtwähler haben den enormen Wahlzuwachs in der Sommerwahl, im Juniwahl 1932 hervorgerufen. Dummerweise also Nichtwähler und Jungwähler erwarten natürlich auch sofort Resultate. Die kamen natürlich nicht. Das heißt, in der Novemberwahl, als quasi wieder aufgelöst wurde und so weiter, und man sagte, diesmal sind bereits 2 Millionen Stimmen von diesen Kräften, die man so mit Propaganda und Versprechungen und so weiter nach vorne geholt hatte, sind wieder abgedampft. Und in der Tat, die KPD hat einen deutlichen Zugewinn erreicht, das stärkste Ergebnis nach Jahren, denn Und das hatte etwas damit zu tun, dass die KPD eine erfolgreiche Strategie bezogen auf die Erwerbslosen hatte. Es gibt ja die Arbeiter- und antifaschistischen Strukturorganisationen Eiserne Front von den Sozialdemokraten und die antifaschistische Aktion. Die antifaschistische Aktion war weniger in den Betrieben selber verankert, weil die Kommunisten leider nicht mehr so viel in den tatsächlichen Beschäftigtenverhältnissen waren. Aber sie waren sehr stark verbunden mit der sogenannten Erwerbslosenbewegung. Und als Erwerbslosenbewegung ging man als antifaschistische Aktion und in der Erwerbslosenbewegung vor die Stempelstellen. Die Stempelstellen, das sind die Einrichtungen, wo man so jeden Woche oder Tag hin musste. Und da diskutierten sie mit den Erwerbslosen. Sie verhinderten, dass dort so ein SA-Typ aufkommen konnte und sagen konnte, hier, ein paar Stiefel, schöne Klamotten und gutes Essen und du, aber nur wenn du bei uns mitwirst. Die SA hat an den Stempelstellen in der zweiten Hälfte 1932 deutliche Probleme gehabt, überhaupt noch zu agitieren. Vorher hatten sie es. Vorher, weil noch nicht klar wäre, wie man damit umgeht. Da haben sie Versprechungen gemacht und natürlich hatten sie genug Kohle. Sie wurden ja alimentiert und finanziert durch Großunternehmen, die ihnen also diese Mittagessenskosten finanzierten und andere Geschichten. Aber in der zweiten Hälfte 1933 haben sie an den Stempelstellen praktisch keinen Einfluss mehr. Und das war der Grund, weshalb es gelang, tatsächlich auch als von der KPD hier einen so starken Wählerzuwachs zu erhalten. Und völlig zu Recht. Dann fingen die Unternehmer an, ein wenig Panik zu kriegen. Nach dem Motto, ist das, wofür wir so viel Zeit, Geld und Kraft investiert haben, geht uns das gerade jetzt flöten und kommen da gar die anderen? Jetzt müssen wir natürlich Hindenburg bitten, eine entsprechende Eingabe zu. Was macht Hindenburg? Hindenburg sagt nicht nein. In vielen Schulbüchern liest man, Hindenburg habe das abgelehnt. Stimmt gar nicht. Hindenburg hat die Eingabe sich angeguckt, hat nur so, hat dann Hitler ein Angebot unterbreitet, ihn zum Vizekanzler zu machen, unter Franz von Papen. Weil Franz von Papen war immer noch derjenige, mit dem Hindenburg am besten konnte. Und Hitler lehnte ab. Nach dem Motto, Sekt oder Seltas, also ganz oder gar nicht. Und daraufhin lehnte er ab und daraufhin sagte Hindenburg, so, wenn der ablehnt, dann muss ich ein anderes Konzept lösen. Aber dann ist Papen für mich natürlich auch nicht mehr derjenige, der das Konzept tragen kann. Und dann kam Schleicher als Vertreter der Reichswehr. Schleicher war General der Reichswehr. Das heißt, die Reichswehr hat in dem Moment am Ende der Wahlrepublik gesagt, okay, wir müssen jetzt mal gucken, wie weit wir in das politische Geschehen mit unserem eigenen Personal eingreifen. Wenn man sich diese Kabinette, das ist nur ganz kurz, wenn man sich die Kabinette mal anguckt, die vom dem Ende der SPD-Müller-Regierung 1929-30, dann hatten wir erst Brüning. Brüning als Zentrumsmann, als quasi bürgerliche Regierung, aber so knallhart Unternehmerinteressen durchdrückend, Abbau, ließ sich natürlich gar nicht mit der Sozialdemokratie verwirklichen. Die Sozialdemokraten schlucken viele Kröten, aber diese Kröte konnten sie nicht schlucken, denn man war ja auch froh, dass sie die nicht geschluckt hatten, deswegen konnte man ja auch die Regierung platzen lassen. Müller hatte nämlich eine solche Kröte nicht schlucken wollen und daraufhin ist ja die Regierung geplatzt. Das heißt, dies hat nicht funktioniert. Und als klar wurde, dass das sogenannte bürgerliche parlamentarische System scheinbar nicht mehr funktioniert, kam Papen und das sogenannte Kabinett der Baronen. Er hatte ein Kabinett, also das heißt Minister in seiner Regierung, die alle Erfahrungen aus der Kaiserzeit hatten. Das heißt, das war die politische Elite am Ende der Kaiserzeit. Die meinten, okay, jetzt müssen wir den Karren wohl selber aus dem Dreck ziehen. Wenn dieses bürgerliche Parlamentarismus also das nicht hinkriegt, dann müssen wir jetzt mal in die Verantwortung einschalten. Jo, und dieses Konzept hat zwar dazu geführt, dass man die sozialdemokratische Minderheitenregierung in Preußen absetzen konnte, der Preußenstaat. Aber hat nicht dazu geführt, dass man tatsächlich dass eine Form von politischer Beruhigung im Sinne von Weiterentwicklung, so dass also Unternehmen sagen, ja, damit gehen wir nach vorne. Ja. Außer. Und dann, als auch die kaiserliche Elite keine Erfolgsgaranten waren, kam Schleicher als Konzept nach dem Motto, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Von dem stammt übrigens auch der Begriff der Querfront. Ja. Schleicher kam dann mit der Idee, sagte, was brauche ich eigentlich hier Parteien? Was brauche ich hier eigentlich Parlament? Ich brauche die national gesinnten Kräfte des deutschen Volkes. Und das heißt, er hat mit dem ADGB gesprochen und gesagt, Leute, könnt ihr euch vorstellen, hier in einem solchen Konzept mitzutun? Und es gab Vertreter im ADGB, nicht dem ADGB alles, aber Vertreter im ADGB, die bereit waren, sich einem solchen nationalen Stabilisierungskonzept Deutschlands. Jetzt müssen wir Gesamtverantwortung tragen. Ja. Sie folgen. Er sprach mit Teilen der SPD, nicht mit der SPD. Das war immer sein Konzept. Er interessiert mich. Und er sprach mit den Strasserflügeln der NSDAP. Und sagte, Leute, wir haben jetzt hier einen nationalen Notstand. Ich würde euch gern einbinden in das Konzept. Strasser war bereit dazu. Er setzte sich aber in der NSDAP. Hitler, Göring, Goebbels und ein paar von diesen anderen Granden konterkarierten dieses Konzept und sagten, nein, machen wir nicht mehr. Daraufhin war Schleicher auch gescheitert und das war dann der Grund, weshalb Hindenburg sagte, jo, dann muss ich halt mal unter Einbindung und zwar unter Anerkennung des Machtanspruches Hitlers ihn dann in diese Position hineinbringen. Das war die Vorbereitung auf den 30. Januar 1933. Und dieses Konzept, mit wem und wer da wie mit wem konnte, das hat man ja beim Haus des Bankiers Schröders Anfang Januar in Köln schon durchdiskutiert, Papen und Hitler. Genau, das ist so ein bisschen das viel, was im Hintergrund passiert, aber extrem zentral ist für das Verständnis, was da machtpolitisch passiert und auch die folgenden Jahre ausdefiniert, was da passieren wird. Solidarische Werbung. Liebe Kneipengenossinnen und Genossen, jetzt geht's um die linke und marxistisch orientierte Tageszeitung Junge Welt. Im Juli 2024 entschied das Verwaltungsgericht Berlin, dass die Junge Welt weiterhin in den jährlichen Berichten des sogenannten Verfassungsschutzes als linksextremistisch und damit als verfassungsfeindlich aufgeführt werden darf. Das erklärte Ziel des bürgerlichen Staates ist es, der Jungen Welt den finanziellen Nährboden zu entziehen. Unterstützt die Junge Welt gegen diesen Angriff auf die Pressefreiheit. Holt euch das Sommeraktionsabo oder verschenkt es an Genossinnen und Genossen. 75 Ausgaben der Tageszeitung Junge Welt für 75 Euro. Bestellt auf jungewelt.de/Aktionsabo. Das Abo endet automatisch. Solidarität jetzt. 3000 Abos für die Pressefreiheit. Nochmal zurück in unsere Arbeiterbewegung hinein. Also zum einen, wir haben ein bisschen ausgespart, vielleicht noch zu skizzieren, wie die Arbeiterbewegung sich auch, sagen wir mal, kulturell konstituiert hat in der Weimarer Republik. Wir hatten ja eine starke Einbindung auch von der Arbeiteridentifikation in den kulturellen Eintag der Klasse. Also die Naturfreunde haben wir da, wir haben Arbeitersport, wo wir den DAS, Deutsche Arbeitersängerverein. Also es gibt ja ganz viel, wo ständig auch der Begriff Arbeit mit in Einklang ist. Das heißt, wir haben eine Arbeiterklasse, die sich auch mehr als solche versteht, als das vielleicht heute noch der Fall ist. Heute ist der Arbeiterbegriff, wird ersetzt durch Milieu- und Schichtbegriffe weitestgehend. Der Klassenbegriff ist etwas aus dem Betrieb, ist ein bisschen weniger interessant heute geworden. Aber wir befinden uns in der Zeit, in der die Arbeiterbewegung schon noch dieses Selbstbewusstsein mitbringt. Und jetzt passiert eben genau diese Machtübertragung am 30. Januar 1933. Und die Frage ist jetzt in die Arbeiterbewegung, was bedeutet das für die? Was bedeutet das auch für eine Reaktion für die KPD. Wie reagiert eine KPD darauf? Wie eine SPD? Wie reagieren Gewerkschaften daraus? Unterscheidet sich überhaupt SPD und Gewerkschaftslinie hier großartig? Was mich wirklich erstaunt hat, war das Tempo, in dem die faschistische Herrschaft die erste Jahreshälfte 1933 wirklich begangen hat. Weil hier im Wochenrhythmus Angriffe auf die Arbeiterklasse oder ihre organisierte Vertretung passiert sind. Von Anfang an wurden hier auch, würde ich vielleicht sagen, Lehren gezogen. Die KPD, ich greife mal kurz vorweg, die KPD hat ja zum Generalstreik aufgerufen. Kommst du ja gleich noch drauf. Aber ich würde das begreifen erstmal als, man hat die Lehre gezogen von 1920, vom Kapp-Putsch. Man hat einen Generalstreik gemacht mit der Arbeiterklasse und das hat funktioniert. Also machen wir das wieder. So der Plan vielleicht auch der KPD, also einfach aus der Geschichte gelernt zu haben. Dem steht jetzt aber ein Kurs der Legalität von SPD und ADGB gegenüber, die sagen, nö, machen wir nicht. Das ist doch alles rechtens, was hier gelaufen ist. Also was hat das bedeutet für dieses Dreieck aus KPD, SPD und Gewerkschaften, dieser 30. Januar 1933? Fangen wir nochmal ganz kurz vorne beim kurzen Aspekt an, den du genannt hast, der mir wirklich auch wichtig war in deinem Büchlein. Nämlich, du hast gesagt, heute wird Klassebegriff durch Milieu ersetzt. Ich glaube, der Milieubegriff hat durchaus seine Berechtigung, wenn es darum geht, die Arbeiter, ja, die Gruppe der Gesellschaft, die Gruppe der Arbeiter ins Ganze zu charakterisieren. Sie ist zwar in ihrem sozioökonomischen Verhältnis als Klasse definierbar, völlig klar, aber sie versteht sich ja nicht, zumindest so in ihren Teilen, als Klasse an sich. Mhm. Nee, tut sie heute nicht. Nein, tut sie nicht, ja. Ist ein Teil von ihnen, ja. Aber sie verstand sich als Teil eines Milieus. Und da, zu dieser Milieuprägung, dazu gehörten natürlich die gesamten Arbeiterkulturorganisationen. Von Sport, du hast sie alle genannt. Und das war etwas, was, glaube ich, eine der ganz zentralen Erfahrungen auch in Weimarer Zeit war. Das, und es war übrigens auch vor, in der Kaiserzeit gab es ja auch schon, ja, die Arbeiterkulturorganisationen, Arbeiterbildungsvereine und andere, ja, die also dazu beigetragen haben, dass es überhaupt zu einem SPD und ADGB oder Gewerkschaftenstruktur in der Form. Ja, ich habe mal eine schöne Folge aufgenommen mit Kai Degenhardt. Ja, der hat die ganze Geschichte der Arbeiterlieder. Könnt ihr euch gerne mal anhören, die Folge mit Kai Degenhardt. Da ist viel Arbeitergeschichte drin. Ja. Vom Weberaufstand. Ja, da muss ich jetzt nicht viel ausführen. Aber ich meine, das ist mir wichtig und das ist mir auch wichtig gewesen in der Broschüre oder in dem Buch über den Arbeiterwiderstand. Weil die Zusammengehörigkeit der Arbeiterorganisation und der Bewegung über den kulturellen Zusammenhalt, nicht nur über die politische Überzeugung, sondern auch über den kulturellen Zusammenhalt, ist eines der zentralen Kraftzentren gewesen, dass man eigentlich in die Arbeiterbewegung hineingewachsen, nicht nur geboren, sondern hineingewachsen ist. So, jetzt lass uns mal zurückgehen zu der Frage, wie eigentlich die Arbeiterorganisationen reagiert haben auf die Machtübertragung an die Hitlerregierung. Du hast völlig zu Recht schon hingewiesen auf den Aufruf der KPD zum Generalstreik. Klar, das war die Erfahrung des Kapp-Putsches, aber sie hatten eigentlich eine zweite Erfahrung sammeln müssen. Und deswegen ist dieser Aufruf bei aller notwendigen Klarheit, die da drin ist, doch ein wenig ambivalent gewesen in dieser Situation. Es gab nämlich den Preußenschlag 32. War noch keine faschistische Herrschaft. Da wurde einfach nur die SPD-Minderheitenregierung in Preußen abgesetzt durch Reichseingriff. Und auch dort rief die KPD zum Generalstreik auf. Weil völlig klar, es war, wenn die Reaktion sich der preußischen Polizei, der preußischen Verwaltung und der Macht des preußischen Staates bemächtigt, dann ist das ein Angriff auf Demokratie, Freiheit und alles. Was erlebte die KPD bei ihrem Aufruf, den sie an SPD und Gewerkschaften schickte? Sie erlebte die Ablehnung durch die SPD mit zwei Begründungen. Die erste Begründung heißt, wir gehen vor den Staatsgerichtshof. Das heißt, wir nehmen die juristische Klärung, ob das ein legaler Schritt gewesen ist und abzusetzen oder nicht. Und zweitens, wir verweisen auf die anstehenden Reichstagswahlen. Die kommen, oder, nein, Quatsch, die anstehenden Preußenwahlen. Die Preußenwahlen standen auch. Und da geben wir dann die Antwort mit dem Wahlzettel. Bei der Preußenwahl scheiterte man. Da reichte es nicht für die SPD. Und beim Staatsgerichtshof passierte das, was natürlich der SPD viel Zufriedenheit geben konnte. Man gewann. Aber das Ergebnis war klar, die Macht in Preußen war weg. Das heißt, hiermit war klar, dass also eigentlich die Aufforderung an die SPD, einen Generalstreik mitzumachen, aus der Erfahrung vom Sommer 1932, sagen wir mal freundlich, sehr eingeschränkt war. Und das, obwohl zu dem Zeitpunkt die Macht der SPD aufgehoben wurde. Und das war im Januar 1933 für niemanden erkennbar, dass das auch so sein würde, was dann als Maßnahmen kam. Aber zu dem Zeitpunkt war es einfach nur so, dass eine andere Regierung eingesetzt wurde. Ich glaube, dieser Aufruf der KPD hatte damals auch eine gewisse Form von, dann sagen wir doch mal, nein, propagandistisch ist jetzt falsch, aber eine gewisse Form von akklamatorische Funktion. Akklamatorische Funktion deswegen, weil man tatsächlich der Meinung war, man würde die Arbeiterschaft, nicht die Parteien, die Hoffnung, dass die SPD Ja sagt und die ADGB Ja sagt, hatte man sowieso nicht. Ja. Aber man hatte die Hoffnung, dass die Arbeiter und auch die Mitglieder dieser beiden Parteien bereit wären, in der Kenntnis und Erinnerung an den Kapusch, in den erfolgreichen Handel dort, zu sagen, jo, jetzt machen wir es mal. Das heißt, eigentlich war es ein Versuch, Mitglieder der Partei, der Organisationen zu mobilisieren für gemeinsames Handeln. Das Problem, wenn du einen Generalstreik verkündest oder verkünden möchtest, dann musst du in den Betrieben sein. Und das war die KPD zu dem damaligen Zeitpunkt deutlich schwächer als in den Jahren bis 1928, 1929. Einfach deswegen, weil die Wirtschaftskrise dazu geführt hatte, dass nicht nur viele Leute arbeitslos waren, sondern dass natürlich als erste die rausgeschmissen worden sind, die im Unternehmen als gefährlich bezeichnet wurden. Ja. Das heißt, das war ja auch ein Argument der SPD und der ADGB-Führung, die sagten, Generalstreik, dazu müssen ja auch die Arbeiter in Betrieben bereit sein, den Streik mitzunehmen. Es war völlig klar und ist auch deswegen verteidige ich diesen Appell oder diesen Aufruf und die Stimme auch noch inhaltlich. Es war, ein Generalstreik ist das letzte politische Mittel vor dem bewaffneten Kampf. Ja, ja, und, ja. Und für diesen bewaffneten Kampf war es nicht die Zeit. Das wusste nun jeder. Ja. Das, was die Arbeiterbewegung hat, um politisch Einfluss zu nehmen auf Entscheidungen und Entwicklungen, die im parlamentarischen Rahmen sich befinden. Von daher war der Appell richtig, weil er auch die Dramatik der Situation widerspiegelt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich interpretiere die KPD-Haltung nicht falsch, wenn ich sage, auch der damalige, das ZK der KPD damals, war sich völlig klar, dass die SPD nicht mitmachen wollte, als sie den Aufruf losgeschickt hat. Das heißt überhaupt nichts, dass also natürlich die Reaktion der SPD nicht genau so kaputt war, wie die SPD politisch kaputt war, dazu aufzurufen nach dem Motto Ruhe bewahren und kühles Blut zu bewahren. Wir müssen gucken, was passiert, nach dem Motto, das wird schon nicht so schlimm werden. Das ist natürlich absurd. Ja, ja. Aber das macht auch deutlich, dass die Frontlinien zwischen den Fraktionen der Arbeiterbewegung zu dem Zeitpunkt bereits sehr klar definiert gewesen waren. Ja. Und es war klar, da passiert auch nicht viel, wo man jetzt dieses Bündnis kriegt. Eigentlich, wie gesagt, war der Aufruf der KPD darauf gezielt, nicht nur den eigenen Mitgliedern den Appell zu geben, es muss jetzt losgehen, sondern auch Mitglieder anderer Parteien Handlungsoptionen zu geben. Was können wir denn jetzt machen? Und das Lustige ist, lustig ist jetzt falsch, aber es ist tatsächlich eine historische Marginalie leider geblieben. In einem kleinen badischen Dorf, nein, Kleinstadt, Mössingen, ja, gab es ja tatsächlich genau diesen Reaktion. Die sagten, guck mal, wir haben hier den Aufruf zum Generalstreik. Wir finden den richtig, also machen wir ihn. Das hat dann nur ein paar Stunden gedauert. Dann ist die Polizei von Reutlingen gekommen und hat dann mit ihren Hundertschaften also dort die Arbeiter niederkartätscht und so weiter. Aber trotzdem Hochachtung vor den Genossen in Mössingen, das ist der Zeit, darf man nicht vergessen. Nein, und das finde ich auch richtig, weil das zeigt, wenn es nicht diese Spaltung der Arbeiterorganisationen, der Parteien und Gewerkschaften in der Form gegeben hätte, hätte tatsächlich hier das auch eine mobilisierende Kraft haben können. Ja. Und es war, und das muss man dazu sagen, auch eine der ganz, ganz großen Sorgen der NSDAP-Führung, die dort sehr genau analysierte, was passiert da eigentlich gerade auf der anderen Seite. Weil man war sich überhaupt nicht klar, ob man bei allem Terror, den man dann ausüben wollte, ob es denn reicht, diesen Terror so zu organisieren. Und leider, und da haben natürlich dann auch der ADGB-Führung also ein nicht unerhebliches Maß an Mitverantwortung auf sich geladen, ist dieses Nichthandeln und die Nichtreaktion auf die Machtübertragung etwas gewesen, wo dann also die Nazi-Führung sich nicht beruhigt zurücklehnen konnte, aber sagen konnte, okay, kriegen wir geklärt. Also allein die Geschichte mit dem 1. Mai, wenn man sich diese ganze Geschichte anschaut, wie das abgegangen ist, wo auf einmal der Aufruf zum Tag der nationalen Arbeit kam, und statt dass die Gewerkschaften sagen, Moment mal, die uns in allen unseren Rechten hier einschränken und die unsere Gewerkschaftshäuser und so weiter stürmen, die wollen einen Tag der nationalen Arbeit verkünden, geht doch gar nicht, denn der Sturm auf die Gewerkschaftshäuser lief ab März. Das lief ja nicht erst am 2. Mai. Ja. Das war ja vom März, April. Viele Gewerkschaftshäuser sind angegriffen worden, Gewerkschafter sind verhaftet worden und so weiter. Und dann erklären die, wir überlegen, ob wir uns diesem Konzept anschließen. Nichts ahnend, dass im Prinzip die Arbeitsfrontführung, die spätere, nämlich damals noch NSBO, Nationalsozialistische Betriebsstellenorganisationsleitung, sagte, alles klar, wenn wir den 1. Mai mit denen gemeinsam haben und sie widersprechen, dann zerschlagen wir sie am nächsten Mal und dann haben wir das Ding im Sack. So, das heißt, es war völlig klar, dass am Tag nach dem 1. Mai, wenn der unter nationaler Ägide läuft, die Gewerkschaften auch auf die Liste anzahlen. Und keinen Widerstand der Führungen dieser Organisationen. Von den Arbeitern, ja. Das war das Interessante. Als die Gewerkschaftshäuser gestürmt wurden vom März an, hat es viele Beispiele von Gewerkschaftshäusern gegeben, wo Hammerschaften, das ist die Hundertschaften aus der Selbstschutzorganisation der Gewerkschaften, dort Wache schoben. Die passten auf, dass dort niemand da meinte, er müsse jetzt mal hier Scheiben einschlagen oder was anderes. Das heißt, die waren bereit, sich zu wehren. Noch nicht ahnend, welcher Terror dann also insgesamt mit den Schritten Schritt für Schritt lief. Und das Problem ist natürlich, dass die Weimarer Republik oder die Weimarer Verfassung, muss man genauer sagen, Instrumente an die Hand gegeben hatte, einer Regierung, für Ausnahmerechte, die sehr viel weitergehend sind als alles, was wir in unserem Grundgesetz irgendwo drin haben. Also Notverordnungspolitik, das, was also dann ja ab 33 systematisch Schritt bei Schritt umgesetzt worden ist, das war verfassungslegal. Wobei die Notverordnungen sollten immer als sogenannte Übergangsregelungen gelten. Aber die Notverordnungen waren Teil des Systems der Weimarer Verfassung. Und sie sind ja auch praktiziert worden, beispielsweise 1923, 24, 10 Jahre zuvor. Da ist die KPD zum ersten Mal auch verboten worden und alle ihre Zeitungen, keine Notverordnung, zum Schutz vom Volk und so weiter. Als nämlich die Reaktion auf die Zerschlagung der Arbeiterregierung in Sachsen und Thüringen und Hamburger Aufstand, dann der reaktionäre Countdown lief, da ist die KPD verboten worden. Sie konnte bis zum März 1924 öffentlich und legal nicht agieren. Es gab bis zu dem Zeitpunkt keine legale kommunistische Presse. Und das Problem ist, wenn man das im Kopf hat, 1934, das ist 10 Jahre zuvor, also stell dir einfach mal vor, 2014 würde ein Verbot ausgesprochen werden und jetzt wird wieder ein Verbot ausgesprochen. Aber nach 2014 wurde das Verbot nach einem halben Jahr wieder aufgehoben. Wie würdest du reagieren auf das Verbot, das jetzt ausgesprochen wird? Wahrscheinlich würdest du sagen, jo, das kenne ich. Wir haben das damals so und so umschifft. Und das kriegen wir auch hin. Und das, wir, jetzt machen wir es noch ein bisschen ernsthafter dagegen und fertig. Das war ganz sicherlich eine der Illusionen, die es in bestimmten Alltagserfahrungen der Arbeiterorganisationen gab. Sie erlebten natürlich eines, dass spätestens mit dem Reichstagsbrand, also Ende Februar 1933, genau, dass dort Massenverhaftung begann. Massenverhaftung hat es 1923, 1924 in der Form nicht gegeben. Da wurde nur der Legalitätscharakter ausgehebelt. Das heißt, da verschob sich die Wahrnehmung des terroristischen Systems des Faschismus. Aber bis dahin, und das war ja auch immer erstmal so ein Monat Handeln, war man möglicherweise noch der Meinung, man könnte ein solches Verbot oder eine solche Illegalisierung unterlaufen und anders agieren. Also nochmal für diese erste Phase nach der Machtübertragung, was das für die Arbeiterbewegung bedeutet hat. Wir haben NSBO und nach der Zerschlagung am 2. Mai der Gewerkschaften auch DAF, Deutsche Arbeitsfront, die quasi da ihren Klüngel draufhalten. Wir haben die KPD, die durfte an der Märzwahl, wurden da schon Mandate annulliert. Komplett annulliert, also da ist quasi auch in die Illegalität gedrückt. Und die SPD wird zwar erst im Juni, glaube ich, als illegal erklärt, aber auch hier probiert man sich noch auf dem legalen Weg irgendwie zu arrangieren, aber da wird auch das Wasser immer knapper. Und das ist jetzt so das Setting, in dem wir uns in diesen ersten Monaten bewegen. Für die Arbeiterbewegung wird also eine andere Welt real, in der sie sich nicht mehr wie in den Jahren zuvor organisieren konnten. Dann treten wir in so eine spätere Phase ein, die beschreibst du in deinem Buch 19 oder gliederst dann diese zeitliche Markierung ein, 1936 bis 39, also quasi etablierte Faschismus an der Macht, aber noch kein Krieg. Genau. Das heißt, wir haben den Kriegs vorbereitet. Genau, wir haben Rüstung. Nichtsüchtigkeit. Genau, also es muss erstmal, ja genau, wir haben erstmal Rüstungskonjunktur ohne Ende. Es muss wir haben Vollbeschäftigung auf einmal wieder. Naja, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, vor 32, da ist Arbeitslosigkeit ein großes Thema. Vielleicht, wer noch nicht gesehen hat, der Film Coole Wampe skizziert das ganz schön, auch das mit den Stempelstellen. Aber andere Situation, 1936, Vollbeschäftigung, die Kriegskonjunktur läuft. Weil man weiß ja, wo der Weg hinführt. 36 dann auch die Olympiade in Deutschland, in Berlin, Gegenentwurf dann noch von den Spaniern. Olympiada Popular, wie sie, glaube ich. Barcelona. Genau. Und dann passiert ja was auch für die internationale Arbeiterklasse eine große Rolle spielt 1936. Nämlich der Spanienkrieg. Das hat jetzt auch international die Arbeiterklasse irgendwie herangezogen. Und auch die Parole unter auch Kommunisten, Sozialisten, Marxisten in den internationalen Brigaden, die haben gesagt, wir kämpfen gegen Hitler am Ebro. Ja. Was war das für eine Bedeutung, die dieser Spanienkrieg für den Rest der Arbeiterklasse in Europa bedeutet hat? Fangen wir mal so an, wenn wir die Situation 36 oder Mitte der 30er Jahre betrachten. Es war klar, dass der antifaschistische Widerstand nicht zerschlagen werden konnte. Wir haben, das ist ein, ja auch eine sehr wichtige Erkenntnis in meinem Buch, der Widerstand der Arbeiterbewegung ist einer, der 12 Jahre stattgefunden hat. In unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher Struktur, in unterschiedlicher Dimension, aber er hat 12 Jahre stattgefunden. Und das ist auch ganz wichtig jetzt bezogen auf die Frage des Selbstverständnisses. Man hat erkannt, dass der Massenwiderstand, wie man ihn früher leistete, mit Demonstrationen, mit öffentlichen Auftritten und so weiter, extrem schwierig finde. Der faschistische Terrorapparat hat natürlich ohne Ende Überwachung und anderes praktiziert, hat auch versucht, jegliches widerständige Potenzial zu registrieren und auszuschalten, was ja auch für mich als Historiker immer sehr schön ist. Die Gestapo hat ja alles registriert, was irgendwo. Super Quellen, ne? Es ist klasse. Wenn die Quellen, wenn die Quellen nicht gerade zerstört worden sind, verbrannt wurden oder sonst was, dann hat man da einen Überblick. Und was sie natürlich auch hatten, und das ist dann auch so ein ganz wichtiges Indiz, sie registrierten jedes in ihre Hände geratene Flugblatt. Mhm. Und zu erleben, wie viele tatsächlich engagierte Frauen und Männer im antifaschistischen Widerstand der Arbeiterorganisationen bereit gewesen sein müssen, solche Materialien entweder illegal im Reich herzustellen, gab es eine ganze Menge, Vervielfältigungsapparate oder anderes, genau, oder aber unter Einsatz ihrer Gesundheit, ihrer Freiheit, ihres Lebens, illegal über die Grenze zu schmuggeln, wenn es im Ausland produziert wurde und quasi über Kurierdienst nach Deutschland kam und damit verbreitet wurden. Und diese Sachen wurden ja nicht per Briefkastenwahlkampf, wie wir das heutzutage nennen, irgendwo gesteckt. Das gab es auch in Einzelfällen, aber meistens wurden solche Zeitungen, weil es ja viel zu wenig waren, von Hand zu vertrauenswürdigen Genossinnen und Genossen weitergegeben, die dann dafür auch noch Geld gaben. Ja. Und die Anklage bei den Prozessen lautete ja nicht nur, dass man sich ein kommunistisches Material besorgt hatte, sondern dass man sogar auch bereit gewesen war, dafür Geld zu bezahlen. Mhm. Wilhelm Herrmann hat also in seinem Prozess, der dann später dazu führte, dass er ins KZ auch kam, wurde ihm vorgeworfen, dass er bei seinen Nachbarn für 15 Pfennig die Zeitung verkauft hatte. Ja, hallo! Das war eine... Nein, das klingt jetzt lächerlich, ist es aber überhaupt nicht. Es, diese Art, und deswegen sind wir gerade richtig in der Mitte der 30er Jahre, diese Art von antifaschistischer Aufklärungsarbeit hatte nicht nur was mit Gegeninformation zu tun, sondern hatte auch etwas mit Selbstvergewisserung zu tun, nach dem Motto, es gibt noch die anderen. Es gibt noch die, die was gegen dieses System haben. Denn Mitte der 30er Jahre, und du hast die Olympiade genannt, das war natürlich ein Propagandashow-Event. Da, gut, wir haben heute ja auch schöne Shows. Manche sind, ob die Propaganda, natürlich sind, die dienen sie auch einer gewissen Propaganda, meinetwegen. Aber es hat natürlich eine ganz andere Konnotation. Damals sollte quasi die Nazi-Schönheit, Größe und so weiter dort gefeiert werden. Und alle Leute waren begeistert. Sie erlebten was, was sie vorher noch nicht erlebt hatten. Und in diesem Moment zu erfahren, dass es etwas anderes gibt, eine andere Perspektive, dass es Menschen gibt, die sich für eine andere Perspektive einsetzen, trotz Verfolgung, trotz Gestapo, trotz Denunziation, ist natürlich auch etwas, was Mut machen kann. So, und dieser Mut wurde dann auch in einem nächsten Schritt, und du hast das ja auch genannt, Spanischen Krieg, dieser Mut wurde dann im nächsten Schritt ausgedrückt, indem man sagte, wenn es uns nicht gelingt, in Deutschland wirklich was zu machen, dann wollen wir wenigstens den Vormarsch der Faschisten, die in Spanien ja von dem Deutschen Reich unterstützt wurden, aktiv entgegentreten und zwar mit der Waffe in der Hand. Wir verhindern, dass Franco an die Macht kommt. Wir schützen die Republik. Nicht, weil es die Republik ist und weil es Spanier sind, sondern weil wir sagen, dieses Regime, was da gerade sich an die Macht putscht und mit Militärmitteln versucht, die Republik abzulösen, wird getragen und unterstützt vom deutschen Faschismus und vom italienischen Faschismus. Und der deutsche Faschismus hat ja richtig militärisch brutal dazu geschlagen. Legion Condor und die Bombardierung Guernicas ist nun also das sichtbarste Beispiel. Ja, ja, natürlich. Was, aber Waffenlieferungen, alles, Blockaden, genau. Was die Italiener und die Deutschen da gemacht haben. Genau. Also und deswegen war völlig klar, man ging dorthin, man ging übrigens auch hin, das war das Interessante, nicht nur aus Deutschland, es gab Leute, die tatsächlich illegal übergegangen sind, man ging auch, wenn man schon im Exil war, aus Frankreich, aus anderen Ländern, auch deutsche Antifaschisten, gingen aus dem Exil nach Spanien. Einer derjenigen, der vielleicht so ein Beispiel auch ist, wie wichtig das Ganze in der Erinnerungsarbeit ist, Kurt Julius Goldstein. Ah. Der Name sagt Ernst Buschmann oder Nein, ich bin ein anderer. Kurt Julius Goldstein. Warum? Ja. Kurt Julius ist, wie man aus seinem Namen her hört, aus einer jüdischen Familie, konnte sich retten, indem er nach Palästina ausgewandert ist, als Jugendlicher. Ja, ja. Die Nazis haben damals ihre antisemitische Politik so praktiziert, dass sie die Leute raushaben wollten, nach dem Motto, noch nicht ermorden, soweit war man noch nicht in der Steigerungsrate, aber einfach nur raus. Also, als er angeboten hatte, ich gehe nach Palästina, durfte er sogar in diesem komischen Ausbildungscamp da ein bisschen sich qualifizieren lassen und ging dann nach Palästina mit seiner Familie. Er war aber immer schon ein politischer Mensch gewesen. Er war ja Dortmunder. Also das heißt, er kam aus der Arbeiterbewegung des Ruhrgebietes. Ja, ja. Und als er in Palästina war und der Spanische Krieg begann, da entschied er sich gegen den Wunsch und Willen seines Vaters, muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass er dann nach Spanien ging und sich dort im Spanischen Krieg auf die Seite der Interbrigaden stellte. Das heißt, jemand, der eigentlich schon in Palästina war, das heißt, eigentlich gerettet und sagen konnte, mir passiert hier nichts mehr, sagte ich, nee, jetzt will ich doch noch mal deutlich machen, wo es lang geht. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist jetzt so ja ein Beispiel dafür, wie gerade die Arbeiterbewegungen, und zwar auch, und das ist das Schöne an diesem Beispiel, der Internationalismus der Arbeiterbewegung dort wirkmächtig wurde. Denn dort kamen ja nicht nur die Brigaden aus Deutschland. Da waren ja die Interbrigaden, heißt ja nicht deswegen Interbrigaden. Nee, nee. Sondern was, aus allen. Ja, es gab eine Amerikaner, die Lincoln-Brigade. Lincoln-Brigade, das war die Amerikaner. Ja. Es gab Engländer, es gab eigentlich aus allen Ländern, die auch nicht faschistisch waren, die dann dahin gingen und dort mitkämpften. Und das ist so etwas, wo ich sage, das hat natürlich einen ganz, ganz hohen moralischen Stellenwert. Und das Zweite, das ist etwas, was natürlich dann der praktische Nutzeffekt für den antifaschistischen Widerstand in Deutschland war, die Spanische Republik stellte den deutschen Antifaschisten in der Nähe von Madrid, später in der Nähe von Barcelona, einen sehr leistungsstarken Empfänger, Sender, ja. Radiosender, den Freiheitssender zur Verfügung. 29. Ja. In der Freiheitssender 29,8 war oder wurde damit die Stimme der deutschen Antifaschisten. Natürlich, wenn man keine Lust hatte auf diese ganzen Nazi-Propaganda-Scheiße und die einheitliche Meinung, die in den Zeitungen immer drin stand, hat man natürlich schon immer was anderes gehört. Auch BBC und Radio Moskau lieferten bereits Sendungen in deutscher Sprache in Einzelfällen. Aber mit dem Freiheitssender 29a hatte der antifaschistische Widerstand ein Sprachrohr, was man nicht still machen konnte. Natürlich kann man Radiosender stören. Technisch ist vieles möglich. Aber viel wichtiger war ja, dass die Gestapo und die Verfolgungsorgane permanent auf der Suche waren, wo denn dieser Sender stehen könnte. Ja. Und sie konnten sich nicht vorstellen, dass tatsächlich die deutschen Antifaschisten in Spanien diesen Sender haben. Natürlich wurde er nicht gesagt, wir stehen hier in Madrid und so einfach ist es nicht. Macht man, nein, nein. Und das heißt, da hatten die dann also tatsächlich eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf öffentliche Meinung. Die Reaktion des NS-Regimes war ja, dass nicht erst, dass nicht schon damals, aber dann später vor allem, Rundfunkverbrechen, wie man das so nannte, mit dem Tode bestraft wurden oder bestraft werden konnten. Das heißt, wenn man Feindsender hörte, dann war das also schon Offizialdelikt. Und wenn man die Informationen weitergab, dann war das Hochverrat. Und so gefährlich war genau diese Gegenöffentlichkeit, die man mit Hilfe von Flugblättern, von denen ich vorhin sprach, und dem Freiheitssender dort entwickeln konnte. Das war natürlich die Erschütterung der Macht. Aber es war, und das ist genau das, die Frage, was kann eigentlich antifaschistischer Widerstand leisten? Es konnte dieses Bild der heilen Volksgemeinschaftswelt, was die Nazis gerne nach außen kommunizierten und womit sie ihre Machtsicherung und auch die Kriegsvorbereitung hatten. Dieses Bild der heilen Volksgemeinschaft konnte damit in Frage gestellt werden. Auf welchen Ebenen konnte überhaupt der antifaschistische Widerstand wirken? Ne? Da haben wir diese Rundfunkmöglichkeit, also diese Information, diese Aufklärungsarbeit. Die Grenzarbeit hast du schon angesprochen. Grenzsekretariate, die es da gab, können wir vielleicht nochmal ein Wort zu verlieren. Es gab aber auch Fluchthilfen, um Leute aus dem Land rauszubekommen, damit sie sich woanders organisieren konnten, im Exil oder rein, also sowohl als auch. Diese Flugblätteraktion, Aufkleber, Sticker, Sabotageaktionen gab es. Also es war ja schon ein gewisser Handlungsspielraum da für die organisierten Teile im Widerstand. Wobei die Grenzarbeit hatte vor allem die Fluchthilfen. Fluchthilfen für Menschen, die real bedroht werden durch Verfolgungsmaßnahmen, ist deswegen so vielfältig erfolgreich gewesen, weil sich auch Menschen bei diesem Rettungswiderstand, wie man ihn nennen kann, beteiligten, die nicht in den führenden oder sonstig leitenden Gremien der Arbeiterparteien waren, die aber als Mitglied des Arbeitersportvereins, als Mitglied des Arbeitergesangvereins, als Mitglied der Naturfreunde und so weiter ein grundproletarisches Selbstverständnis hatten und die dann bereit waren, im Sinne der Solidarität, ein Begriff, der heutzutage ja leider in manchen Dingen wieder vergessen hat, aber damals einen zentralen Stellenwert hatte, im Selbstverständnis der Menschen, dort bereit waren, auch im Sinne von Rettungswiderstand Hilfe zu leisten. Dass das nicht nur Arbeiter betraf, sondern dass da auch Menschen ganz anderer Überzeugung, und in dem Falle muss man tatsächlich sagen, gehören auch Christen, die quasi im Sinne von christlicher Menschheitsbotschaft agierten. Ob das Pfarrer waren oder andere, die einfach sagten, kommt ein Flüchtling, macht die Tür auf. Dieser Rettungswiderstand als Grenzarbeit, es ging nicht nur darum, dass politische Kader über die Grenze rübergingen und dann drüben im Exil sich dann wieder aufstellten. Die Mehrheit dieser Fluchtaktionen betraf Menschen, die tatsächlich einfach in ihrer Verfolgungssituation denen geholfen wurde. Und ich glaube, das ist etwas, was auch zum Arbeiterwiderstand gehörte, weil nämlich der Arbeiterwiderstand und seine Grenzarbeit dort über die politischen Grenzen hinweg auch dieses Prinzip der Solidarität praktizierte. Eine der wichtigen Figuren aus hessischer Perspektive ist Johanna Kirchner gewesen. Die Stadt Frankfurt hat ja den Johanna Kirchner Preis für Frauen und Männer aus Widerstand und Verfolgung gestiftet. Und eine der zentralen zentralen Gruppen, die sich für diese Fluchthilfe eingesetzt haben, war eine Gewerkschaftsorganisation, der Internationale Transportarbeiterverband. Edo Finning war der damalige Chef. Das war so eine Struktur, die tatsächlich in der Lage war, Hunderte über die Grenze zu transportieren, und zwar aufgrund ihrer Mitglieder im Transportgewerbe. Die Schiffe fuhren natürlich über die Grenzen, die Eisenbahn fuhren über die Grenzen. LKWs, so viele gab es da noch nicht damals, aber auch die fuhren über die Grenzen. Eisenbahnen selbstverständlich fuhren über die Grenzen. Und ich sage mal, die haben organisiert, dass Menschen aus Deutschland raus und Flugblätter nach Deutschland reinkamen. Das war deren Hauptarbeit, die sie geleistet haben. Das ist ganz verdient. Ich glaube, bei dem ITF hast du es auch beschrieben, hatten noch ihren Sitz vor Kriegsausbruch in Amsterdam. Was natürlich auch diese Rheinroute ermöglicht hat, auch mit der Schifffahrt da viel zu organisieren und auch das natürlich auch unter Aufwendung der beteiligten Widerständler, die ihr auf Leib und Leben aufs Spiel gesetzt haben, kaum gewürdigt heute. Also zum Beispiel die ITF und die sich da stark gemacht haben, gab es ja noch ganz viel. Es gab, glaube ich, auch einen kleinen Bäckerladen. Das war die Brotfabrik Germania. Brotfabrik Germania, genau. Das war sozialdemokratischer Widerstand, der also natürlich eine besondere Form von Widerständigkeit zeigte. Das macht deutlich, wie kreativ nicht nur kommunistischer, sondern in dem Fall sozialdemokratischer Widerstand war. Der Besitzer dieser Brotfabrik war ein entlassener Industriearbeiter. Er hatte sich dann selbstständig gemacht mit der Brotfabrik, die in Anführungszeichen aufgegeben werden sollte, und er hat sie übernommen. Hat dann seine Existenz mit Brotbacken und Brotverkaufen versucht zu sichern, aber er hat dann ein Konzept entwickelt, dass er das Brot nicht nur wie heute der normale Bäcker um die Ecke das anbietet, sondern er ließ mit einem System von Fahrern sein Brot an Kunden bringen. Und die Fahrer waren zufälligerweise alles ehemalige vertrauenswürdige Sozialdemokraten, die er aus früheren politischen Zusammenhängen kannte. Ja, und wenn er dann also dieses Brot ausfahren ließ, dann gab es zufälligerweise neben dem Brot ab und an in diesem Wagen auch nochmal sozialdemokratische Schriften, was man illegal transportierte. Und so schafften sie es, von Duisburg ausgehend bis ins Westfälische hinein. Das sind ja schon ein paar hundert Kilometer oder 150 Kilometer. Ein Netz aufzubauen, wo Kontaktpersonen waren, mit denen, wo sie sozialdemokratisch orientierte, antifaschistische Literatur. Ja. SPD gab es ja nicht mehr, es gab ja Neubeginn, es gab diese Revolutionär-Sozialisten Deutschlands und so weiter. Hat er dann also verteilen lassen. Ja, und das ganze Ding ist aufgeflogen, weil die Gestapo also anfing, mal Fahrtrouten nachzuvollziehen und zu gucken, wer wohin geht denn. Ja. Aber das war ein Netzwerk, was wirklich großartig war. Punkt. Also diese Kuriernetze waren ganz ausschlaggebend, waren ganz zentral, um überhaupt diesen Informations- oder auch Personalfluss aufrechtzuerhalten. Ja. Aus dem Exil, ja, die SPD oder wie sie sich dann auch immer dann neu benannt hat oder unterfragmentiert hat, da vielleicht noch die Deutschlandberichte, die sie in der Zeit gesammelt haben, denke ich, spielen auch nochmal eine Rolle, die man. Weil das natürlich eine ganz andere Art von Widerstand war. Das war jetzt kein Widerstand im Sinne von versuchen in Deutschland zu wirken, sondern man sammelte von vertrauenswürdigen Personen Nachrichten aus Deutschland. Das heißt, das, was in der Zeitung, in der deutschen Presse stand, war klar, war Propaganda. Aber man kann natürlich gegen den Strich lesen, und wenn da drin steht, dass die Polizei wieder einen erfolgreichen Schlag gegen Aufrührer gemacht hat, dann ist klar, da gab es Aufrührer. Aber die Wichtigere war, man hatte vertrauenswürdige Personen im Reich, die darüber berichteten, wie die Stimmung im Lande war. Und mit diesen Stimmungsberichten im Land, dort agierte, machte man Berichte, sogenannte Deutschlandberichte, die viele Jahre erschienen, um im Exil Informationen zusammenzutragen über das, was eigentlich in Deutschland los ist. Damit man, wenn man in Paris die Auslandszeitung hatte oder in Prag oder wo auch immer, dass man einfach mal wusste, ja, wovon reden wir da eigentlich? Was passiert da eigentlich noch? Das war eine der ganz verdienstvollen Arbeiten, auch heute. Wobei klar ist, die Berichte muss man immer in besonderem Maße hinterfragen, was da ist, weil das waren natürlich Stimmungsberichte von Leuten, die vor Ort auch Dinge gehört. Da war jetzt nicht so der Rechercheur nach dem Motto, der geht dann zu einem Politiker und fragt, wie sehen die denn die Lage, und schreibt das dann auf und schickt das, sondern das war natürlich so nach dem Motto, man hat da gehört, dass im Nebenort das und das passiert sei. Deswegen sind die Sachen, die dort berichtet werden, sicherlich nicht falsch, aber als historisch gesettelte Informationen müsste man sie in der Regel nochmal ändern. Ich habe relativ viel damit gearbeitet, von daher kenne ich die Qualität dieser Dokumente. Ja. Aber auch die Gestapo bzw. SD, der Sicherheitsdienst, hat das auch ernst genommen, hat das wahrgenommen, hat diese Mundpropaganda. Die haben ja die eigenen Berichte, die SD-Berichte dann darüber beschrieben und da war schon Wahrnehmung, dass das passiert. Die SPD im Exil hat, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich wusste es nicht, hat nochmal einen Schwung nach links gemacht, Prager Manifest. Das Problem war, die SPD hat den Schwung nicht nach links gemacht. Aber der Vorstand, der Teil des Vorstandes, der ins Ausland gegangen ist und dort diese Soropade gegründet hat, das waren die, sagen wir mal freundlich, konsequenten Sozialdemokraten. Löber und andere haben sich in Reich noch von dieser Soropade distanziert. Ah, okay. Verbot. Ich habe da so ein bisschen Wilhelm Liebknecht-Linie wieder drin gelesen. Das war Prager Manifest ist ein wunderbares Dokument. Politik, also kann man gar nicht anders sagen. Es ist sehr klar und sehr präzise in der Aussage, wohin die Reise gehen kann. Back to the roots, würde ich mal so in gewisser Weise sagen, bei der SPD. Und das Problem ist eigentlich, dass durch das Verbot der SPD und die Auflösung der SPD-Strukturen sich im Reich relativ viele sozialistische Splittergruppen organisierten. In Prag, der Exilvorstand, nämlich die Sopade saß, und später dann die meisten in Richtung London gegangen sind und sich dort der sozialdemokratische und gewerkschaftliche Widerstand wieder traf. Und man dort quasi die SPD meinte, wieder gründen zu müssen. Ja. Das Problem war, dass also innerhalb der SPD-Diskussion die Frage der Linie, für was man sich einsetzt, sehr unterschiedlich beantwortet wurde nach 1945. Ein Kurt Schumacher, der in Dachau im KZ gewesen ist, war zwar klar gegen Faschisten, aber genauso klar gegen Kommunisten eingesetzt, während die SPD, die in Berlin die zentrale Leitung bildete, sich verbunden fühlte mit dem Prager Manifest. Das heißt, die West-SPD, Schumacher, war also dagegen, während die Zentralleitung in Berlin dafür war. Und die Auseinandersetzung lief natürlich auch innerhalb der SPD und dann durch den Zusammenschluss von SPD und KPD zur SED war dann die entsprechende Konsequenz klar. Dann hat man diejenigen natürlich nur noch in der SPD im Westen gehabt, die sich nicht dieser verbunden fühlten. Mehrheitlich. Bevor wir auch aus Zeitgründen in den Krieg eintreten, gibt es noch einen Begriff, beziehungsweise zwei Begriffe, ich denke, die sollten wir mal definieren. Und zwar der Einheitsfront und der Volksfront-Begriff. Gerade Volksfront, Pariser Volksfront-Komitee spielt ja schon eine Rolle, Willy Münzenberg spielt eine Rolle. Ich würde aber ganz gern auch für die Zuhörer nochmal ganz klar definieren, was Einheitsfront und Volksfront bedeutet. Und was trennt diese beiden Orientierungen? Also sagen wir so, die Begrifflichkeiten sind nicht festgelegt. Deswegen ist das da ein sehr holoriges Anliegen, dass wir da eine Definition brauchen, dann wissen wir, was es ist. Ja. Beides sind Begriffe, die politische Bewegung ausdrücken. Und politische Bewegung ist in der Regel nicht statisch. Und von daher sind diese Begriffe Entwicklung. Aber auf was zielen Einheitsfront und Volksfront? Einheitsfront zielt auf die Arbeiterorganisationen. Einheitsfrontbewegung bedeutet die Spaltung der Arbeiterorganisationen im Rahmen der Spaltung zwischen revolutionären und reformistischen oder wie auch immer gearteten Gruppierungen wird überwunden und wieder zusammengeführt als Arbeitereinheit. Also nicht umsonst heißt es Arbeitereinheitsfront. Ja. Also dieses Lied ist wunderbar, es gefällt mir auch immer sehr gut, ich finde das auch sehr emotional. Aber das ist, darum geht es eigentlich. Es geht hier um Einheitsfront im Sinne von unterschiedliche politische Richtungen der Arbeiterbewegung in eine Kraftstruktur zusammenzubringen. Volksfront geht das sagte Begriff Volk ja schon sehr deutlich aus, weit darüber hinaus, die Arbeitereinheitsfront oder die Einheitsfront als Nukleus, so ist die Idee, bringt um sich herum auch progressive Teile des Bürgertums, Kleinbürgertums, der Bauernschaft und anderer sozialer gesellschaftlicher Schichten, die dort ihre Rolle spielen sollen im gemeinsamen Handeln. Und Volksfront ist deswegen zentral. Und das ist ja der Unterschied zwischen der Einheitsfront und der Volksfront, glaube ich, auch sehr deutlich. Für die Volksfront ist die Frage der gesellschaftspolitischen Entwicklung eines Systems nicht im Mittelpunkt. Einheitsfront ist Voraussetzung dafür, dass die Arbeiterklasse die politische Macht errichtet, erringen kann, sprich Sozialismus. Volksfront hat nichts gegen Sozialismus, aber ist nicht darauf orientiert. Denn es geht da bei der Volksfront darum, die notwendigen Existenzbedingungen des Volkes gegenüber den Herrschenden, gegenüber den ökonomisch Machthabenden, gegenüber den reaktionären und militaristischen Kräften zum Ausdruck zu bringen, sodass es gelingt, eine positive Entwicklung für die Mehrheit der Bevölkerung zu erreichen. Das ist also ein Bündniskonzept. Denn Einheitsfront eigentlich nicht im klassischen Sinne ein Bündniskonzept ist, sondern ein Konzept für die Erringung politischer Macht. Ich glaube, das ist auch der Punkt, und deswegen ist auch klar, diese Pariser Volksfront-Komitee, da waren natürlich im Fokus erhebliche mehrere Gruppen der Arbeiterorganisationen. Da war aber auch ein Schwarzfeld, da waren ein Heinrich Mann als Schriftsteller, da waren andere Vertreter der bürgerlichen Intelligenz. Und das heißt, das war natürlich völlig klar, das war weit mehr als nur die Arbeiterparteien, die jetzt sagen, und wir diskutieren jetzt, wie wir gemeinsam zum Sozialismus kommen. Mir ging es um die existenziellen Forderungen, Hitler zu stürzen, Krieg zu beenden, dann kam später. Nationalkomitee Freies Deutschland. Das ist der klassische Ansatzpunkt, der Volksfront, aber unter noch zugespitzteren Bedingungen, nämlich des Krieges und der Notwendigkeit der Zerschlagung dieses Krieges, sodass dort also auch die Bereitschaft war, sich mit Leuten zusammenzutun, zumindest zusammenzuhandeln, die politisch gesehen, sagen wir doch mal freundlich, eher sehr weit von der Arbeiterklasse entfernt sind. Also wenn ich mir den BDO, Bund Deutscher Offiziere, anschaue, das ist ein reaktionärer Laden. Ja, klar. Gut, natürlich gab es da ein paar Sozialdemokraten und ein paar Progressive, die da aktiv mit dabei sein konnten, aber de facto waren dieser teils militaristischen, teils der mit dem Nationaltum im Kreis Deutschland zu tun war, sehr konservativ. Aber er war zwingend notwendig, weil in dieser Situation, und das ist dann ja auch der 20. Juni letztlich Kaiserauer Kreis gewesen, deutlich werden musste, dass selbst die konservativen Eliten nicht mehr bereit waren, diesen faschistischen Krieg fortzuführen und weiterzuführen, zu Lasten. Und das war in allen klar, zu Lasten der Bevölkerung. Da ging es nicht nur um die Frage, wer verliert als erstes, sondern wenn jemand seinen totalen Krieg und bis zum Endsieg propagiert und klar ist, dass ein Feuersturm über Hamburg und andere Beispiele nicht einen davon abhalten, zu sagen, okay, der Krieg muss mal so jetzt allmählich mal zu Ende sein, im Sinne der Menschen, dann ist klar, mit so jemandem kann man nicht reden, außer man kann ihn beseitigen. Und dazu nimmt man jeden mit, der dazu beiträgt, dass dieser Krieg einfach mal aufhört. Punkt. Ja, das ist dann der Konsens, den man da versucht zu finden. Ich halte es nur für wichtig, dass wir diese Begriffe, dass wir uns da auch klar sind, wie wir den benutzen. Also machen den Faschismusbegriff, das, was Dimitrov oder was die Kommunistische Internationale gesagt hat. Ja, Faschismus an der Macht vor allem. Und das ist ja, das ist das Wichtige. Es definiert nicht die Faschisten oder Faschismus in der Bewegung, sondern Faschismus an der Macht wird von dieser Dimitrov-These da bestimmt. Diese Herrschaft, es ist bürgerliche Herrschaft. Gut, jetzt haben wir 1939 und ich würde direkt zum 1. September. 1. September, Überfall Polen. Dann kommt Schlag auf Schlag und es werden einige auch Erfolge eingefahren, militärische Erfolge von Seiten. Es gibt Blitzkrieg, es gibt in Anführungsstrichen eine Blitzkrieg-Euphorie in der Bevölkerung. Ja, man ist dann auf einmal für Krieg, auch vielleicht vorher kritische Stimmen sagen auf einmal, jetzt sind wir im Krieg, jetzt muss das alles klappen. Religiöse Vertreter, die vielleicht Kritik hatten an der Form, wie Faschismus mit der Kircheninstitution umgeht, sagen, na, jetzt brauchen wir schon einen gewissen Segen für das Vorankommen. Mit der sowieso bestehenden Repression, mit der Überwachung durch die Gestapo etc. will jetzt irgendwie Antifaschismus begangen werden. Es war noch ein viel schlimmeres Problem. Antifaschistischer Widerstand bis zum September 1939 hatte die Möglichkeit, durch Unterstützungssysteme aus dem Ausland, wir sprachen ja über Grenzarbeit, Flugblätter und so weiter, eine gewisse Form von organisatorische Back, wie nennen wir es heute, Backoffice, zu haben, also eine Unterstützungsstruktur. Ja. Der Krieg führte dazu, dass diese Strukturen erstmal wegbrachen. Punkt. Zweitens, der Krieg führte dazu, dass, wie du eben völlig zu Recht gesagt hast, auch Kräfte, mit denen man vorher kritisch über dieses NS-Regime reden konnte, die sagten, nö, finden wir nicht so richtig gut, aber die auf einmal aus, wie sie nannten, nationaler Verantwortung sich hinter in Kriegspolitik stellen. Und das waren tatsächlich in besonderem Maße Kirchen und bürgerlich orientierte Kräfte, die dort also meinten, jetzt sei also der Schutz des Reiches im Vordergrund und da könne man jetzt sich dem entgegenstellen. Und die Blitzkriegsautorie führte dazu, dass natürlich auch die Leute, die was gegen dieses terroristische Regime hatten, meinten, dem Hitler gelingt doch alles. Also das heißt, es war eine Form von Bestätigung dieses Regimes, wie es nur ganz schwer aushaltbar. Deswegen sind in den ersten Tagen des Krieges tatsächlich auch nur kleinere Aktionen verzeichnbar gewesen. Es begann dann damit, dass man anfing, weitere Widersprüche, die die Faschisten glaubten, in diesem Zuge lösen zu können. Euthanasie-Verbrechen zum Beispiel, die Ermordung von geistig und anderen Behinderten durchzuziehen, dass man diese Widersprüche, dass man anfing, ob die mit zu reagieren. Und es begann, dass man Opfer der faschistischen Kriegspolitik, die nämlich dann nach Deutschland kam, zwangsam. Kriegsgefangene sowieso, aber auch Zwangsarbeiter und die Kriegsgefangene, die in Zwangsarbeitern eingesetzt worden waren, dass man mit denen versucht, eine Form von Solidarität zu entwickeln. Das heißt, die Handlungsebenen des Widerstandes verschoben sich ein Stück mehr in Richtung andere Form von betroffenen Gruppen. Die eigene betroffene Gruppe ist klar, denn also mit dem Krieg wurde in der nach den Nebenaktionen also einige tausend Kommunisten und Sozialdemokraten wieder verhaftet. Nach dem Motto, wir brauchen keine politische Unruhen, wenn der Krieg beginnt, die sacken wir erstmal wieder ein. Absurd. In Buchenwald ist im April 1939, das war Hitlers Geburtstag, 50. Geburtstag sogar, wurde eine Amnestie verkündet. Tatsächlich mehrere tausend Häftlinge aus Buchenwald sind entlassen worden. Anlässlich der Geburtstagsamnestie nach dem Motto, unser System ist so stabil, Hitler ist so groß, schön und mächtig und so weiter. Wir können es uns leisten, Leute zu entlassen. Darunter waren auch einige politische. In der Regel waren es nicht politische Gefangene, aber einige davon waren es. Und ein kleiner Teil von denen, die dort amnestiert worden waren, wurden Ende August, Anfang September gleich wieder eingesackt und wieder mal zurückgebracht. Und dann wurde so großzügig von mir, ja, diese Freilassung also dann dazu führt, dass wir vielleicht Probleme beim Krieg führen. Ja. Die Kriegsbegeisterung, die dann durch die Blitzkriegseuphorie kam, die führte in der Tat dazu, dass in den ersten Monaten des Krieges, der Krieger, muss man ja schon sagen, es war nicht nur einer, sondern ja, die weiteren Schlachten, es extrem schwierig wurde für Antifaschisten dort Menschen anzusprechen und als Gegner des Krieges aufzutreten. In der bürgerlichen Geschichtswissenschaft wird das gerne damit denunziert, wirklich denunziert, anders kann man das nicht nennen, indem man sagt, ja, das liegt daran, dass die Antifaschisten, und zwar der kommunistische Widerstand, da nicht zu spüren ist, weil Hitler doch mit Stalin einen Pakt abgeschlossen hatte und man quasi Hitler als Bündner betrachtete. Ja. Das ist vielleicht sogar auch einzelne gab in den KZs. Das ist in der Tat so. Tatsächlich veränderte sich diese Haltung, diese Situation am 22. Juni 1941 mit dem Überfall auf die Sowjetunion. Und zwar nicht, weil jetzt die Kommunisten sagten, okay, jetzt ist die Sowjetunion angegriffen, deswegen dürfen wir jetzt wieder kämpfen, sondern weil tatsächlich durch diesen militärischen Schritt selbst bei bürgerlichen Leuten, die eigentlich in der Rahmen der Blitzkriegseuphorie dachten, jetzt geht alles nur nach vorne, nicht nur ein Erschrecken, sondern eine Reaktion kam. Ich weiß es von einer Unterlage eines theologischen Professors aus Marburg, Bultmann, der an diesem Zusammenhang sagte, das ist wahrscheinlich das Ende dieses Krieges. Nicht im Sinne von, die schaffen das, sondern das ist ein Schritt, da haben sie sich verhoben. Das heißt, die Begeisterung, der Krieg wird gewonnen und es wird alles gut werden und die Illusion war ja, der Krieg wird nicht nur gewonnen, sondern der Krieg hört auch bald auf. Ja, ja. Weil wir jetzt gewonnen. Und schnell. Und schnell. Und diese Operation Barbarossa war ja dann genau dieser Angriff. Sollte schnell gehen. Man hat ja die Ukraine lange besetzt, man hatte die Krim besetzt, wollte dann schnell mit den Panzern durch. War ja, klappte nicht. Aber allein der Überfall war im Alltagsbewusstsein der Menschen schon präsent. Natürlich gab es Leute, die das euphorisch und wunderbar fanden, klar. Aber wenn man so Gesellschaftsstimmung betrachtet, war klar, die Skepsis überwog. Das heißt, die Bereitschaft zuzuhören, jemandem, der was anderes sagt, oder jemandem, der sagt, Leute, ich glaube, es klappt jetzt nicht mehr. Oder wir müssen mal was anderes machen und die haben es offensichtlich nicht kapiert, wie es geht. Das hat dazu geführt, dass die Aufnahmefähigkeit oder Aufnahmebereitschaft antifaschistischer Positionen in Deutschland, und zwar nicht nur in den Betrieben, sondern auch in anderen Teilen der Gesellschaft, deutlich größer geworden. Ab 41, dann ab Juni 41, ja. Vielleicht noch, weil wir ja auch ein bisschen Kritik am bürgerlichen Geschichtsbetrieb üben wollen und gerade dieser Nicht-Angriffs-Vertrag, ist ja Wasser auf die Mühlen der Totalitarismus-Idee, dass man hier sagt, ne, sieht man, rot ist gleich braun, zeigt sich ja vor allem da, denn das war ja im August 39, also wenige Tage, ich glaube eine Woche, bevor Polen überfallen wurde, wurde dieser Vertrag geschlossen. Was dabei häufig auch nicht erwähnt wird, ist, wie oft die Sowjetunion versucht hat, Bündnisse zu schließen mit den Briten, den Franzosen, den Amerikanern, um eine Anti-Hitler-Koalition zu bilden. Das wird dann meistens nicht so dolle erwähnt, das fällt dann irgendwie hinten runter, das ist dann nicht so wichtig. Aber dass die Sowjetunion sich natürlich im Klaren war, dass der ideologisch naturwüchsige Feind zwischen Sozialismus und extrem von bürgerlicher Herrschaft zwischen Deutschland und der Sowjetunion nicht verhandelbar ist, dass da so ein tiefer Widerspruch zwischen den Systemen liegt, das muss in dem Krieg enden. Aber die Sowjetunion wusste auch, dass sie dazu militärisch nicht bereit ist. Jo. Und haben dann auch völlig nachvollziehbarerweise erstmal gesagt, okay, wir müssen erstmal nicht den Angriffspakt schließen. Die anderen Mächte machen nicht mit. Sie machen keine Anti-Hitler-Koalition. Wir sind aktuell nicht bereit. Ja, was sollen wir denn tun? Dann treten wir halt erstmal auf die Bremse. Das ist aber eine Perspektive, die im bürgerlichen Geschichtsbetrieb hinten runterfällt, sondern da wird verkürzt gesagt, naja, rot ist gleich braun. Ja, aber viel schlimmer noch. Die in der Begründungszusammenhang für den Beginn des Zweiten Weltkrieges wird ja der Hitler-Stalin-Pakt, wie man sagt, man kann auch sagen, deutsch-sowjetischen Angriffsvertrag, wie ich es nennen würde, wird ja immer so besonders hervorgehoben. Aber warum ignoriert selbst der einfachste bürgerliche Wissenschaftler, dass hier nebenan, wir sind hier am Bahnhof Wilhelmshöhe und wir können fast drauf gucken, auf das Gebäude des ehemaligen Generalkommandos, heute das Bundessozialgericht, das ist das Generalkommando. Dort saß die Administration der Wehrmacht-Führung und machte die Kriegspläne. Der Fall Weiße, Überfall auf Polen, war im Frühjahr 1939 hier in Kassel, hier 100 Meter von uns entfernt, auf den Weg gebracht. Im Mai oder Juni, also Mai war der erste Entwurf, im Juni war, glaube ich, der zweite Entwurf fertig. Das heißt, der Kriegsplan gegen Polen stand. Es fehlte der Kriegsanlass. Ja, ja. Den brauchte man noch nicht. Den hat man dann ja selber konstruiert mit dem sogenannten Überfall auf Leibniz. Und es fehlten aber noch die Rahmenbedingungen, von denen man dachte, und nun kann man den Krieg durchziehen. Und jetzt zu behaupten, der deutsch-sowjetische Angriffsvertrag sei im Prinzip der Ursache für den Krieg, ignoriert vollständig, dass selbst wenn dieser Vertrag nicht abgeschlossen worden wäre, es nach der Planung des Verweises im Herbst 1939 einen Überfall gegeben hätte. Dann vielleicht unter anderen Bedingungen, aber es gab, und das hast du völlig richtig gesagt, es gab keine gemeinsame Haltung der späteren Alliierten gegen diese Kriegsdramatik, obwohl, das muss man natürlich auch sagen, das war auch eine der entscheidenden Begründung für die Sowjetunion, nicht dieses Separatabkommen einzulassen. Sie hatten ja die Erfahrung, wie die Sicherheitsmächte Frankreich und England mit einem Land umgehen, für das sie als Garantiemächte aufgestanden haben. In die Tschechoslowakei. Münchner Abkommen. Münchner Abkommen. Das war ein Jahr vorher, noch nicht mal ein Jahr vorher. Dreiviertel Jahr vorher. Da hatten sie die Erfahrung sammeln können, dass dort zwei Staaten, die sagen, wir schützen diesen Staat, weil der ist gegründet worden und wir sind quasi die Garantiemächte. Und dann lassen sie sich darauf ein, dass sie unterzeichnen, dass nicht nur ein Großteil des Territoriums abgegeben wird, nämlich das Sudetengebiet, sondern dass später dann auch noch, auch schon 39, im März, die sogenannte Rest-Tschechien, sprich der Tschechien, der Begriff im Bereich von Tschechien, dass der besetzt wird. Keine Reaktion. Ja, man protestiert. Man erklärt es, du, das darfst du nicht. Aber wenn man so etwas weiß und dann erfährt oder erlebt, dass die Führung in London und auch die französische politische Führung sich nicht so wirklich intensiv darum kümmert, ein gemeinsames Verhandeln für Polen auf den Weg zu bringen. Wie war das so schön? Das Absurdeste war ja, die Verhandlungskommission aus London nimmt ein Schiff, um von England nach Petersburg zu fahren, zum Verhandlungstermin. Wenn es einem pressieren würde, gab es schon damals Flugzeuge. Ja. Aber diese ganze Kennzeichnung der Appeasement-Politik des Frankreich, Englands, auch der USA, die dahinter standen, war natürlich auch schon vorher Brüche mit Teilen des Versailler Verträge. Da wurden schon Brüche begangen, da hätten die Franzosen auch an dieser Stelle schon handeln können müssen. Aber auch da, an dieser Stelle, ja, war den späteren Alliierten das Hemd näher als der Rock. Und dann hat man die Entwicklung halt den deutschen Faschismus so fortlaufen lassen. Genau. So, jetzt sind wir im Krieg und ich hab noch zwei Sachen, die ich gerne klären würde. Es sind zum einen nämlich die wenig genannten organisierten Antifaschisten, dieser Widerstand, also unserer Arbeiterklasse hat sich ja organisiert, auch noch im Krieg unter diesen Bedingungen, und die werden weitestgehend in der klassischen Geschichtserzählung nicht erwähnt. Und ich dachte, es wäre hier in unserem Rahmen jetzt mal eine Gelegenheit, um solche Gruppen auch mal zu benennen, wie die Knöchel-Seng-Gruppe aus dem Ruhrgebiet, die Schumann-Engert-Gruppe, die um Leipzig rum aktiv war. Neubauer Poser-Gruppe aus Thüringen und auch schon eingangs erwähnt die Bestlein-Jakob-Absang-Gruppe aus Hamburg-Norddeutschland, gegen die dann auch unter anderem dieser Hamburger Kommunistenprozess vor 80 Jahren lief. Ja, also es gab auf jeden Fall viel organisierten Widerstand. Es gab auch noch während des Krieges viel organisierten Widerstand, von dem wir heute nicht mehr viel erzählt bekommen. Wir können diesen Umfang gar nicht in Gänze abbilden. Also das dafür reichen auch 2 Stunden nicht. Aber es gibt so eine Gruppe, Ulrich, vielleicht kannst du uns da nochmal einen kleinen Überblick geben. Die haben die Gestapo, glaube ich, besonders geärgert. Nämlich die Rote Kapelle um Harro Libertad Schulze-Boysen, Arvid Mildred Harnack, die Koppis und viele, viele mehr. Die waren wirklich präsent. Gab es in Deutschland die Rote Kapelle. Sie gab es aber auch in anderen Ländern. Gab es Gruppen, die ähnlich gearbeitet haben. Was hat die Gruppe jetzt vielleicht so ausgezeichnet? Warum haben die eine Rolle gespielt? Bevor wir jetzt auf diese Gruppe gleich nochmal eingehen, eine kurze Ergänzung noch zu den Gruppen, die du genannt hast. Ja. Die eine ist mir noch wichtig, nämlich die Baumgruppe. Es ging um die in Berlin jüdische Kommunisten, die dort eine illegale Organisation hatten und tatsächlich versucht hatten, 2 Dinge zu machen: Rettungswiderstand und Aufklärung. Auch während des Krieges. Das heißt, es gab tatsächlich sogenannte Halbjuden, Vierteljuden und diese verjüdisch Versippte und dieses Ganze, was also durch das faschistische Rassenideologie irgendwo zum Juden gemacht worden war. Und die waren tatsächlich auch politisch engagiert. Deswegen ist es wichtig. Ich habe es auch in meinem Buch also versucht zu benennen, ist ein bisschen noch erwähnt, weil es damit gezeigt wird, dass es im Arbeitermilieu, das jüdisch definiert wurde, seitens der Nazis, viele von denen waren natürlich aus jüdischen Familien, aber fühlten sich vielleicht eher als Kommunisten oder Sozialdemokraten oder den Nationen. Dort gab es den Widerstand. Das heißt, für mich ist das immer so ein ganz wichtiger Beleg. Jüdische Menschen haben sich nicht nur als Opfer hinschlachten lassen, ermorden lassen, deportieren lassen, sondern sie haben an vielen Punkten auch versucht, widerständig aufzutreten. Und das ist etwas, was, glaube ich, wichtig ist, wenn wir auch vom Arbeiterwiderstand sprechen, denn die jüdische Arbeiterbewegung oder die jüdische Tradition der Arbeiterbewegung ist ja eine sehr lange und sehr tiefgehende Tradition und auch das gehört damit auch in das widerständige Potenzial hinein. Das nur als Marginal hier am Rande noch, aber das ist mir wichtig, weil das für die Erinnerungskultur immer auch von Bedeutung ist. Warum? Heute wird ganz, ganz oft in offiziellen Erinnern, Gedenken und so weiter der jüdischen Opfer gedacht. Dass aber die jüdischen Menschen sich oft genug gar nicht nur als Opfer gesehen haben, sondern selbst im KZ Auschwitz, die Kampfgruppe Auschwitz, also der Begriff war so, existierte und dort versucht haben, sich im Überlebenskampf dort zu bewähren. Das macht deutlich, es gab tatsächlich antifaschistischen Widerstand aus dem proletarischen Milieu, dem proletarischen Rahmen, auch in Dänemark. Kommen wir mal zurück zu deiner Frage Rote Kapelle. Das Problem bei der Roten Kapelle ist folgendes. Die Rote Kapelle ist eigentlich als Begriff ein Gestapo-Konzept. Ja. Das heißt, wir haben den antifaschistischen Widerstand, der Hanak, die Boysen-Hanak-Gruppe, Schulze-Boysen, Koppi und so weiter. Wir haben widerständiges Verhalten von Antifaschisten in Belgien und anderen, die auch in Zusammenhängen mit politischen Kontaktpersonen aus der Sowjetunion beziehungsweise Vertrauenspersonen, die Kontakt zur Sowjetunion hatten, arbeiteten. Und wir haben auch aus diesem Bereich der Schulze-Boysen-Hanak-Organisation Kontakte zur russischen Botschaft, die es ja zur sowjetischen Botschaft, die es ja tatsächlich auch gab in Berlin, trotz Krieg. Die also versucht hatten, da auch Informationen zumindest zu geben und so weiter. Telegrafieren, alles, also in dieser Richtung ganz viele Dinge auf den Weg zu bringen. Aber es war nie diese Gesamt- und Einheitsorganisation wie die Schulz, wie die Knöchelgruppe oder wie die Neubauer-Poser-Gruppe oder die Meistlein Absagen Gruppe aus Hamburg. Ja. Das waren tatsächlich Gruppen, die untereinander verbunden waren. Diese Gruppe wurde verbunden durch die Perspektive der Gestapo. Die sagte, das sind Netzwerke von Antifaschisten. Was haben sie gemacht? Sie haben eigentlich haben sie drei Dinge gemacht. Und die waren deswegen wurde es ja auch so besonders gefährlich angesehen. Sie haben natürlich Aufklärungsarbeit versucht zu machen. Sie haben versucht, auch diesen Brandanschlag auf die Ausstellung in Berlin auf den Weg zu bringen. Also das heißt, gegen die faschistische Propaganda was zu machen. Sie haben versucht, Rettungswiderstand zu unterstützen. Das heißt, Menschen, die verfolgt wurden, Unterschlupf zu gewähren und Hilfe zu geben und so weiter. Und interessanterweise, dieser Rettungswiderstand während des Krieges hat in Berlin, ist natürlich die Großstadt, hat natürlich eine andere Struktur, deutlich besser funktioniert als in vielen anderen Teilen des Reiches. Es gab dort sehr viele, man nannte es später in der Erinnerung U-Boote. Menschen, die also keine Meldung, keine nicht angemeldet waren, die irgendwo, entweder in Trümmergrundstücken oder sonst wo, lebten. Die aber, weil sie nicht angemeldet waren, natürlich auch keine, weder Geld hatten, noch Lebensmittelkarten, noch sonst was. Also das heißt, die mussten ihre ganze Existenz sowieso anders organisieren. Und das kannst du unter solchen Bedingungen praktisch nur mit Hilfe. Das heißt, du brauchst Helfer, die im legalen Status sind. Das heißt, und da zwar einer der Bereiche. Ja, und das Dritte, das war tatsächlich dann der Punkt, weshalb die Rote Kapelle für die Gestapo so gefährlich war. Und aus der Perspektive der DDR-Erinnerung wurde diese Rote Kapelle natürlich dann auch besonders hochgehoben, weil sie natürlich die Kundschafter waren. Das heißt, in der Tat haben sie Informationen, die sie aus welchen Zusammenhängen auch immer, teilweise waren sie ja in den faschistischen Verwaltungen. Also ich glaube, Schulze Boysen war im Reichsluftfahrtministerium, genau. Sehr weit oben, ja. Harnack im Reichswirtschaftsministerium, sehr, sehr weit oben. Ja. Wir haben Informationen gehabt, ja. Die, wenn man sie zusammensetzt, mhm. und wenn man sie nicht nur als Einzelinformationen da sieht, sondern sagt, okay, wenn das so ist und das so ist und wer sagt mir das so, dann kann man daraus ein Bild von Entwicklung ableiten. Das heißt, diese Informationen haben sie im Rahmen von Kundschaftertätigkeit weitergegeben. Für die DDR war das natürlich zur damaligen Zeit besonders wichtig, das waren die, die mit unseren heutigen Freunden zusammengearbeitet haben, die damit quasi praktisch auch zur militärischen Niederlage aktiv beigetragen. Für die Gestapo war das Hochverrat hoch drei, weshalb natürlich die Hinrichtung der Kämpferinnen und Kämpfer. Was interessant war, und deswegen ist diese Rote Kapelle als Struktur tatsächlich auch für die Widerstandsforschung so bedeutend. Es war nicht nur das proletarische Milieu dort. Es waren auch, und das hast du gerade eben ja auch schon genannt, mit den Vertretern in der Hierarchie der faschistischen Verwaltungsebenen. Es waren auch Menschen, die eine ganze Zeit lang zumindest sich sehr offen widerständig gezeigt haben. Die aber spätestens mit Beginn des Krieges, nein, auch schon die Boysen und auch die Koppis waren vorher schon politisch anders. Waren schon politisch klar. Ja. Aber viele, die sie in ihrem Umfeld ansprechen, haben sich eigentlich während des Krieges erst als Gegner des Hitlerregimes entwickelt und waren bereit, mit ihnen zusammenzukommen. Das ist so der Punkt, der dann auch die Qualität dieses Widerstandes der Roten Kapelle, neben diesen drei Ebenen, die ich da genannt hatte, auch ausdrückt, dass nämlich hier tatsächlich die Und das ist dann der Begriff der Volksfront. Wir sprachen vorhin über die Definition. Dass dort also Menschen in politisches Handeln eingehen oder einsteigen, die dann aus proletarischen Sozialisation, proletarischem Milieu und proletarischen Prägung kommen, bereit waren, sich gegen den Faschismus zu engagieren. Deswegen ist es, glaube ich, eine der ganz großen Gruppen. Dass diese Gruppe heute oder seit Ende der DDR de facto nicht mehr wahrgenommen wird und immer wieder mit Denunziationen überzogen werden, hat natürlich sowohl etwas mit denjenigen zu tun, die sich mit dem Thema beschäftigten. Es gibt da tatsächlich ein Pamphlet, das kann man nicht anders behaupten, eines Autors, der über die Rote Kapelle schreibt, der also genau die Gestapo-Perspektive einnimmt und deutlich macht, dass sie alle nur Hochverrat begangen haben und dass man natürlich gegen Hochverräter, dass das Hochverrat kein Widerstand ist, sondern dass es eigentlich Landesverrat an der Sowjetunion gewesen war und der in dem Antikommunismus der 50er, 60er Jahre des Kalten Krieges da wunderbar reinpasste und dann das entsprechend definierte. Und das heißt, also eigentlich waren das alles sowjetische Spione und es war kein Widerstand. Und das Zweite war natürlich, dass dieser Widerstand eine politische Breite und auch Zahl hatte, die dem, was der Kreisauer Kreis war, weit überlegen war, obwohl in der Zusammensetzung der Unterstützerumfeld gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Auch im Kreisauer Kreis waren Leute, die in der faschistischen Hierarchie drin waren. Und es waren nicht nur die Militaristen, die den Krieg mit Moria führen wollten, sondern da gab es ein paar Sozialdemokraten darunter, es gab auch Gewerkschafter darunter und, die auch dort im Umfeld des Kreisauer Kreises mitdiskutierten. Und das wäre im Prinzip die Alternative zum Kreisauer Kreis gewesen, aber viel politisch. Ja. Weil sie nämlich auch tatsächlich praktische Hilfeleistungen gegeben haben. Und das ist bei den anderen nicht der Fall. Und deswegen glaube ich, ist das klar, dass man so etwas als sowjetische Spione denunziert, während man den anderen als honorigen bürgerlichen Widerstand für die Bundesrepublik Deutschland. Ja. So ist das mit bürgerlicher Ideologie. Es gibt zu den Roten Kapellen tolle Bücher, die habe ich leider alle aus der DDR. Ja, ich habe kein anderes gefunden. Und es gibt einen schönen Film, DEFA-Film, KLK an PTX, kann ich an der Stelle mal empfehlen. Der sehr empfehlenswert. Der zweite Film ist jetzt in den 20er Jahren. Es gibt noch einen über Hilde Koppi, soll jetzt noch erschienen sein. Und der Sohn von Hilde und Hans Koppi, der Hans Junior Koppi, der lebt ja noch in Berlin, glaube ich auch Historiker. Es gibt noch einen Teil, Ulrich, da bist du wirklich ausgewiesener Experte, und zwar für die Geschichte von Buchenwald. Ja. Kannst du uns noch ganz kurz, weil es ein Teil des Arbeiterwiderstandes ist, den ich nicht hinten runterfallen lassen will, auf gar keinen Fall. Die Internationale Lagerkomitee und die Internationale Militärorganisation aus Buchenwald sind etwas Besonderes. Und ich denke, danke für das Lob, dass ich Spezialist für Buchenwald bin. Ich glaube, das kann ich. Ich glaube, du solltest mal die Gedenkstätte in den 90ern leiten. Hast du sie geleitet? Also, wenn dich das nicht zum Experten auch... Nein, leider nicht. Weil es gab leider hinterher, die waren überhaupt keine Experten. Gut, vielleicht Karlebach. Vielleicht ist er Experte. Leider, weil er es ja erlitten hat. Nicht erlitten, sondern weil er es tatsächlich durchlebt hat. Nein, aber gehen wir mal nochmal davon aus. Also, Buchenwald ist etwas Besonderes. Aber nur deswegen, weil der Umfang des Widerstands im Lager und des Stichwort Selbstbefreiung am 11. April ein Ergebnis hervorgebracht hat, was es in anderen Lagern so nicht gab. Nein, es ist insofern keine Besonderheit, weil es eigentlich in fast allen Konzentrationslagern Versuche gab, Widerständigkeitsgruppen, Zirkel und so weiter, seitens der politischen Häftlinge auf den Weg zu bringen. Ich habe ja gesagt, vorhin, im Zusammenhang mit der Gruppe Baum, es gab auch selbst im Vernichtungslager Auschwitz die Kampfgruppe Auschwitz. Also eine Widerstandsorganisation, die in Auschwitz I, nicht in Birkenau, existiert. Es gab eigentlich in allen Lagern den Versuch, klandestine, also richtig heimliche Organisationsgruppen auf den Weg zu bringen. Buchenwald hatte einen enormen Vorteil. Es wurde nämlich begründet 1937 mit Häftlingen, die aus der Lichtenburg, dem KZ Lichtenburg-Rettin, kamen. Und in diesem Heft, in diesem Lager waren mehrere führende Funktionäre der KPD in Lichtenburg. Und man hatte bereits in Lichtenburg eine politische Organisation der Kommunisten auf den Weg gebracht. Das heißt, die existierten. Das gesamte Lager wurde aufgelöst und damit kam das die Widerstandsgruppe nach Nürnberg. Und damit war auch klar, das war der Nukleus, wo sich dann quasi die deutschen politischen Häftlinge erst drumherum organisierten und jeden Neueingelieferten, der ging dann erstmal durch nicht nur die Gestapo-Aufnahme, sondern anschließend auch durch die politische Kontrolle der Widerstandszirkel nach dem Motto, kennen wir den, wo kommt der her? Und dann wurden ein paar Gespräche geführt nach dem Motto, kennst du den, was hast du da gemacht und erzähl mal. Dann wurde dann noch nachgefragt, ist das alles vertrauenswürdig, was wir da hören? Und dann wurde jemand integriert. Das heißt, die Gruppe der kommunistischen Widerstandskämpfer in Buchenwald umfasste mehrere hundert Häftlinge. Das ist natürlich eine Hausnummer. Und die konnten ja nicht weg und es war auch völlig klar. Sie mussten sich ja auch gar nicht verstecken. Es war ja klar, dass sie als Kommunisten eingesperrt waren, nur dass sie nicht als Gruppe agieren durften. Das war auch weder öffentlich noch sonst. Und das Zweite war, in Buchenwald kam dann hinzu, dass man mit der Internationalisierung des Lagers durch die Aufnahme ab 38 kamen die Österreicher und 89 die Tschechen und dann später mit Beginn des Krieges kamen dann die ganzen anderen Nationen und die wurden ja dann auch absolut dominant. Dass aber die deutschen politischen Häftlinge sehr schnell guckten, welche Resistenzpotenziale sich da bildeten. Und es war völlig klar, die Franzosen, die da kamen, die kamen ja nicht nach dem Motto, oh Gott, jetzt sind wir arme Hascherl, sondern die haben gesagt, wir sind Patrioten. Und wir kämpfen hier in Frankreich. Wir kämpfen gegen dieses Scheißsystem hier. Ja. Und also bildeten sie auch Gruppen. Und dann kamen dann Leute, wie in Marcel Paul, dann kam der, sind dann später nahe KP, KP Frankreichs Minister für Industrie nach der Befreiung. Das heißt, es war schon sehr hohe wichtige Person in der kommunistischen Bewegung in Frankreich und andere kamen da auch mit. Und mit denen organisierte man quasi, unterstützte die bei der Organisierung ihrer nationalen Sektionen. Sodass das internationale Lagerkomitee, das Illegale, dann die Zusammenführung der verschiedenen nationalen Widerstandszirkel, die in Buchenwald existent waren. Nee. Und das ist tatsächlich etwas Besonderes, das gibt es in vielen anderen Lagern nicht. Im Sommer 1942, das war der Zeitpunkt, wo man eigentlich noch sagen konnte, das geht alles nur noch nach vorne. Sie standen immer noch vor Moskau. Es war Stalingrad noch nicht die Niederlage erlitten, also sonst war irgendwie immer noch so das Gefühl, geht gar nicht anders. Da haben das ILK beschlossen, eine bewaffnete Formation der Häftlinge auf den Weg zu bringen. Nach dem Motto, bevor wir uns hier abschlachten lassen, wehren wir uns. Wie auch immer. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu erstens Waffen. Zweitens brauchen wir Leute, die mit den Waffen umgehen können. Und wenn wir diese Leute brauchen, die mit den Waffen umgehen können, müssen die so vertrauenswürdig sein, dass wir mit ihnen gemeinsam was tun. Also brauchen wir eine illegale Organisation, die IMO, internationale militärische Organisation. Und wir brauchen die Leute, die in den anderen Nationen, da waren ja alles Soldaten dabei. Das waren Leute, die haben militärische Erfahrungen gehabt. Die wussten ja, wie man damit umgeht. Denen musste man nicht erklären, was ein Karabiner ist. Die sowjetischen Häftlinge waren die ersten, die Molotow-Cocktails bastelten. Die kannten das alle. Das heißt, setz ihn dahin, gib ihm das, was er braucht, und dann hast du anschließend eine Zahl von Waffen. Das große Problem war, wie schaffst du es, einen solchen Apparat langsamer sicher aufzubauen und so abzusichern, dass du innerhalb des Lagers nicht mit Spitzeln und anderen verraten wirst. Das war, glaube ich, eines der ganz, ganz großen Errungenschaften und Leistungen des Arbeiterwiderstandes. Es war tatsächlich Arbeiterwiderstand. Dort von Volksfront zu sprechen, ist ein wenig vermessen. Es gibt sicherlich ein oder zwei Leute, die vielleicht im Rahmen des Internationalen Lagerkomitees nicht aus dem proletarischen Milieu kamen, aber die Erinnerungsberichte von unseren deutschen politischen Häftlingen sagen, alle Strukturen der IMO waren Kommunisten. Das war klar, da hat man sich auf die politischen Kräfte, die, auf die man sich verlassen konnte, bezogen. Ist es aber völlig klar. Also, wenn man unter solchen extremen lebensgefährlichen Bedingungen, man ist im KZ, und da gibt es im KZ sogar noch einen Bunker. Das ist das Gefängnis im KZ. Wo, wenn man da reinkam, also die Chance rauszukommen, lebend, sehr begrenzt war. Und dann nimmt man, baut man Waffen. Aber nicht, um jetzt zu sagen, zeige es euch mal, sondern um sich selber zu schützen. Ja. Das ist natürlich eine Form, wo man da muss, da geht nur absolute Vertrauen, absolute Sicherheit. Und da gilt es nur, dass also man nur mit Vertrauen ins Vollen und sich oftmals bewährt habenden Menschen arbeitet. Wie schnell es passieren konnte, dass dort was falsch lief, war, es gab eine illegale Trauerfeier für Ernst Thälmann, weil wir gerade jetzt August haben, 18. August ist Thälmann ja ermordet worden. Und wenig später gab es eine illegale Trauerfeier von ein paar Genossen. Und dummerweise gab es einen Spitzel dabei. Warum man den mitgenommen hat oder warum dieser Mensch zum Spitzel geworden ist, weiß keiner. Man weiß es bis heute tatsächlich nicht, ob der sich irgendwas versprach oder ob er bei irgendeiner Gelegenheit meinte, ich lass mich lieber nicht zusammenschlagen, da sage ich lieber was oder sonst was, keine Ahnung. Jedenfalls, was führte dazu, dass also ein nicht unerheblicher Teil dieser Menschen, die dort illegale Trauerfeier mitmachten, im Bunker, beziehungsweise ins Gestapo-Gefängnis auf einmal. Das heißt, alles das, was man machte, was scheinbar im Sinne der SS also nicht akzeptabel war, das war schwierig. So, und das ist genau der Punkt, wo also der Widerstand natürlich eine extrem konspirative und sehr auch enge Kiste gewesen ist. Hatte gar nichts damit zu tun, dass man die Leute ausgrenzen wollte. Es gab im Buchenwald ein Volksvolk. Da waren Sozialdemokraten, ein Zentrumsvertreter und Kommunisten zusammen. Die diskutierten politisch über die Zukunft des Deutschlands, wie man sich das als antifaschistisches Deutschland vorstellt. Diese Volksfront, diese Zusammenarbeit machte man selbstverständlich. Aber nur, wenn es darum ging, also solche militärisch und hochbrisanten Dinge zu machen, da war es dann etwas enger. Der Erfolg war, dass tatsächlich diese Militärorganisation in der Lage war, am 11. April 1945 den Schritt der Selbstbefreiung des Lagers, als die Amerikaner natürlich in Reichweite waren, ja. Aber am Buchenwald sind die vorbeigerast. Die sind runter auf Weimar zugefahren und haben gesagt, das Weimarer Land ist uns wichtig, dass da oben Lager ist, ist keine Ahnung, was da ist. Den ganzen Kippel da hoch. Ja, was da ist und so weiter. Und da haben die das Ding übernommen und haben also natürlich die SS-Leute, die noch da waren, verhaftet und haben das Ding bis zum 13., beziehungsweise am 12. kam so ein amerikanischer Truppe nochmal und am 13. kam dann der amerikanische Kommandant und übernahm das. Das heißt, das ist schon etwas Besonderes, was es in anderen Konzentrationslagern so nicht gab. Ich kann jedem empfehlen, KZ-Gedenkstätten zu besuchen, die vom Buchenwald zu besuchen. Oder der sich mal den Buchenwalder Schwur durchzulesen. Es gibt auch ein Buchenwalder Manifest von 1945, das liest sich auch sehr gut. Da steht auch viel kluges Zeug drin. Ich hoffe, wir konnten heute ein bisschen zumindest an der Oberfläche kratzen und darlegen, dass es Arbeiterwiderstand gab, bis auch zum Tag der Befreiung. Also wir haben ja angefangen am Anfang der Weimarer Republik mit der Novemberrevolution. Jetzt sind wir 1945, da kommt dann der 8. Mai, ich nenne das Befreiung. Gibt's da noch die Potsdamer Konferenz? Ich würde da ganz kurz noch bei der Potsdamer Konferenz, wo dann Attlee, der gerade den Churchill abgelöst hat, der Truman, Stalin kommen zusammen und machen noch Grundsätze. Wie geht's denn jetzt weiter, nach die bürgerliche Geschichtsschreibung hier wieder von Stunde Null spricht? Ich habe in einem alten VVN-BDA-Buch habe ich auch mal diese ganzen großen Ds, die da auch in der Potsdamer Konferenz schon definiert wurden, Die sind da auch nochmal gelistet. Vielleicht können wir darüber noch ganz kurz auch mit der Idee, was lernen wir aus dem Arbeiterwiderstand, auch wenn wir ihn heute nur oberflächlich ankratzen konnten. Was lernen wir daraus? Und was sind auch diese großen Ds und was ist von den großen Ds noch übrig geblieben heute? Sei kürzer. Ja. Als erstes sage ich mal, jetzt ist der obligate Werbeblock, bevor wir nämlich am Ende der Veranstaltung sind. Leute, ich empfehle einfach, sich dieses Buch anzutun. Man kann es in einem Tag, wenn man Zeit hat, mal gelesen haben. Mhm. Und man kann dann, und das ist das Wichtige daran, nicht nur sagen, jetzt weiß ich alles, sondern das als Anregung nehmen, es zu vertiefen an den Punkten, wo man sagt, oh, da möchte ich jetzt mehr drüber wissen. Denn es ist unendlich wichtig, dass wir uns dieser Geschichte auch einfach bewusst sind. Und deswegen halte ich das Buch für relevant und auch lesbar. Kann und ich auch verstehen. Da bin ich auch bei der letzten Frage. Warum ist es lesbar? Weil wir hier nicht nur Heldengeschichtsschreibung betreiben, wobei es hier keine Heldengeschichtsschreibung gibt, sondern wir betreiben diese Geschichtsschreibung, weil wir darauf hinweisen wollen, was eigentlich die Konsequenzen der Arbeiterorganisationen und der Arbeiterbewegung aus diesen Erfahrungen des Faschismus gewesen sind. Und wenn wir diese großen Ds, also Demilitarisierung, Denazifizierung, Demonopolisierung, Dezentralisierung, Demokratisierung, also diese fünf Ds, die ich hier immer dort anschauen, dann ist das ein politisches Programm, was tatsächlich auch als eine der Konsequenzen, nicht nur aus Buchenwald, sondern aus vielen anderen politischen Überlegungen heraus aus dem Widerstand für eine nicht faschistische, friedliche Gesellschaft formuliert. Es ist nicht die Formulierung, das ist jetzt die Errichtung des Sozialismus in Deutschland. Auch die KPD hat damals mit Ackermann und anderen im Programm der KPD vom Juni 1945 klar gesagt, der Sozialismus steht nicht auf der Tagesordnung, sondern wir müssen eine andere erste Schritt der antifaschistischen Neuordnung. Das heißt, es war klar, wir müssen Konsequenzen ziehen für eine Gesellschaft, in der es antifaschistische Zielrichtungen gibt, wie der Schwur von Buchenwald nennt es, eine Schaffung einer neuen Welt des Friedens oder Freiheit, wo es darum geht, den Narzissmus mit seinen Wurzeln auszulösen und den letzten Schuldigen vor dem Gericht der Völker zu stellen. Alles das ist in der bundesrepublikanischen Wirklichkeit ja nicht umgesetzt worden. Es sind zwar einige Schuldige verurteilt worden, aber da gibt es sehr viele weiße Flecken, beziehungsweise Leute, die nicht verurteilt worden sind, die im Amt und Würden und im vor allem im Machtapparat der Bundesrepublik dazu gekommen sind. Ein neues Thema. Und dasselbe ist auch das Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln. Das heißt, das, was wir eigentlich in diesem 5D, übrigens auch in der Hessischen Landesverfassung, drin stehen, ist ja de facto nicht umgesetzt. Wenn man die Sozialisierung der Schlüsselindustrie betrachtet, steht da drin. Bis heute kümmert sich kein Mensch drum. Forsthof Abendrot, Kontroverse könnte man jetzt an dieser Stelle mal ansetzen. Ja. Würde den Rahmen jetzt leider sprengen. Aber gerade wenn wir von der Demonopolisierung sprechen, ne? Also da wird ja eine Assoziation geschaffen, eine Wurzel des Faschismus ist der Kapitalismus, wenn es nicht die Wurzel ist. Also diese Frage, eine Wurzel ist des Kapitalismus, würde ich so gar nicht diskutieren wollen. Der Faschismus ist eine bürgerliche Gesellschaft. Punkt. Und der Kapitalismus ist die ökonomische Grundlage einer bürgerlichen Gesellschaft. Punkt. So, jetzt aber zu behaupten, dass Faschismus gleich bürgerliche Gesellschaft ist, ist falsch. Weil die bürgerliche Gesellschaft hat demokratisch-liberale Perspektive. Mein Doktorvater, Reinhard Kühne, von ihm habe ich sehr viel gelernt, ja. Der hat damals Bürgerliche Herrschaft, ein schönes Buch. Ja. Faschismus und Liberalismus herausgegeben. Lange Jahre war das völlig akzeptiert als Standard der Diskussion. Und deswegen ist für mich der Punkt zu sagen, Faschismus und bürgerliche Herrschaft, deswegen muss die bürgerliche Herrschaft weg, damit der Faschismus weg ist. Ich sage mal so, unter den Bedingungen, dass die bürgerliche Herrschaft weg ist, ist die Wiedererrichtung einer faschistischen Herrschaft deutlich schwerer. Aber es bedeutet ja überhaupt nicht, dass nicht die bürgerliche Gesellschaft auch andere Herrschaftsformen hat. Und das hat immer etwas mit gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen zu tun und das hat immer etwas damit zu tun, ob es der Arbeiterbewegung, und zwar nicht nur einer Arbeiterpartei oder einer Partei, die sich der Arbeiterschaft zugeordnet fühlt, sondern der Arbeiterbewegung als Ganzes gelingt, gesellschaftlich einen solchen Einfluss darauf zu nehmen, dass tatsächlich ihre Interessen, ihre sozialen Bedürfnisse und so weiter ernsthaft umsetzbar sind oder in welcher Form sich diese bürgerliche Herrschaft darstellt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, weshalb ich denke, Arbeiterwiderstand ist nicht nur aus der Perspektive des, was war ihre Vision, sondern auch, was war das reale Handeln selbst unter den extremsten Bedingungen terroristischer Herrschaft als Alternative. Und wenn ich heute als junger Mensch mich mit diesem Thema beschäftigen würde, glaube ich, wäre es ein ganz gutes Gefühl zu sagen, guck mal, es gab sogar selbst unter den Bedingungen einer solchen Herrschaft, weil wir eine ganz andere bürgerliche Gesellschaftsform haben, gab es Menschen, die bereit waren, ihre Freiheit, Gesundheit, Leben aufs Spiel zu setzen oder einzusetzen und für das sie politisch standen, auch tatsächlich zu kämpfen. Und das ist eine Perspektive der Erinnerungsarbeit, die, glaube ich, ganz wichtig ist für Nachgeborene heute. Das ist ein sehr, sehr dankbares Schlusswort. Ulrich, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für den großartigen Input, für dein Buch, deine Bücher. Es war mir eine Freude, verschiedene Facetten aufgemacht. Aber es gibt noch ganz viele Facetten, die noch zu besprechen wären. In diesem Sinne, danke. Alles Gute. Tschüss. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.